vorstellen, sofern Sie ihn nicht ohnehin schon kennen. Herr Zuckermann ist 1949 in Frankfurt geboren, hier zur Schule gegangen, wie ich eben erfahren habe. Entschuldigung, nein, in Tel Aviv geboren und mit elf Jahren, Entschuldigung, hier nach Frankfurt gekommen mit seiner Familie, wie ich eben erfahren habe, zum Goethe-Gymnasium hier in Frankfurt gegangen und hat dort das Abitur gemacht und ist schon in der Zeit seiner Schülerschaft in der Oberstufe mit Adornos Musiksoziologie in Berührung gekommen. Das war damals in der 68er Zeit vielleicht nicht gar so ungewöhnlich, jedenfalls in Frankfurt. 1970 ist Herr Zuckermann dann nach Israel gegangen, zurück und hat an der Universität in Tel Aviv Soziologie, Politologie, Geschichte und auch Philosophie studiert und dann promoviert bei Herrn Walter Grab und bei Saul Friedländer mit einer auch in Deutschland, ich glaube damals im Athenäum Verlag, erschienenen vielbeachteten Schrift über das Trauma des Königsmordes, deutsche Geschichtsschreibung und französische Revolution. Das ist hier auf Deutsch erschienen zum Bicentenaire der französischen Revolution 1989. Seit 1990 lehrt und forscht Herr Zuckermann am Institute for the History of Science and Ideas und lehrt dort Geschichte und Philosophie der Geistes- und Sozialwissenschaften und in diesem Kontext beschäftigt er sich vor allem auch mit der Tradition der Frankfurter Schule und ihren Auswirkungen, insbesondere mit Adorno und Marcuse. Seit 2000 leitet Herr Zuckermann das Institut für Deutsche Geschichte in Tel Aviv, das von Walter Grab, seinem ursprünglichen Doktorvater, gegründet worden ist und ist in dieser Eigenschaft, wie Sie sich denken können, mit vielen wissenschaftlichen Tätigkeiten betraut, unter anderem auch mit der Herausgabe des Tel Aviver Jahrbuchs. Ich nenne Ihnen außer, ich bin nicht in der Lage, die sechs Bücher, die auf Hebräisch erschienen sind, Ihnen hier zu nennen. Ich nenne stattdessen dann die fünf wichtigsten Bücher, die auf Deutsch erschienen sind, außer der eben schon genannten Schrift, die aus der Dissertation hervorgegangen ist, sind erschienen 1998 das Buch mit dem Titel Zweierlei Holocaust, der Holocaust in den politischen Kulturen Israels und Deutschlands, dann Gedenken und Kulturindustrie, ein Essay zur neuen deutschen Normalität, Berlin 1999, des Weiteren Kunst und Publikum, das Kunstwerk im Zeitalter seiner gesellschaftlichen Hintergehbarkeit, Göttingen 2002 und schließlich Zweierlei Israel, Fragezeichen, ein Gespräch mit Kremlitzer im Ebermann und Weiß, Hamburg in diesem Jahr erschienen. Herr Zuckermann wird sich in seinem Vortrag mit Adornos Arbeiten unter drei Gesichtspunkten beschäftigen. Einmal mit der Konzeption des Holocaust bei Adorno in der Kontrastivität zu anderen Konzeptionen, schließlich zweitens mit dem autoritären Charakter und drittens mit der Kulturindustrie als Phänomen und als Theorie, also entlang gewissermaßen den Themen, die auch in seinen eben genannten Büchern behandelt worden sind. Ja, ich hoffe, dass das Ihnen einen hinreichend prägnanten Eindruck gibt und bitte Sie zu dem Vortrag. Ja, schönen guten Nachmittag und vielen Dank für die Einführung. Ich muss zwei, drei Bemerkungen voranschicken. Es ist erstmal für mich wirklich eine große Freude, als jemand, der, wie Sie gerade hörten, in Frankfurt aufgewachsen ist und leider bei Adorno selbst nicht gelernt hat, aber von Adorno in der Musikhochschule an einigen öffentlichen Vorträgen sehr frühzeitig so beeindruckt gewesen bin. Ich entsinne mich an einen Vortrag an Alban Berg in der Musikhochschule, wo es nachher eine Fragestunde gegeben hat und der Mann hat dann auf eine Frage 15 geschlagene Minuten aus dem Stegreif geantwortet, dass man das hätte einfach so nehmen können und veröffentlichen können. Ich habe mir damals überlegt, dass man zweierlei machen kann. Sich entweder den Schuss geben oder dann entlang dieser Linie dann irgendwie seine Karriere machen. Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Die Tatsache, dass Adorno in der damaligen Zeit in Frankfurt hier tätig war, hat ganz ohne Zweifel eine große Einwirkung gehabt auf meinen weiteren intellektuellen Lebensweg. Aber, und darüber werde ich heute reden wollen, das hatte auch damit zu tun, dass ich mit Adorno späterhin, das war nicht in den 60er Jahren, aber als ich späterhin dann die negative Dialektik vor allem gelesen habe und dann mir auch die Dialektik der Aufklärung erarbeitet hatte, vor allem mit dem Antisemitismus-Kapitel, wurde Adorno für mich unter einem ganz anderen Aspekt wichtig, nämlich unter dem Aspekt, dass da der Holocaust familiengeschichtlich sozusagen und somit auch lebensgeschichtlich ein prägendes Moment in meinem Leben geworden ist, ich im Grunde genommen die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, also abgesehen jetzt von der Erfahrungswelt, der familiären Erfahrungswelt, ich würde fast sagen sublimierte, aber auch philosophierte, der Weg dazu war für mich nicht anders denkbar als über Adorno. Also wenn nichts anderes relevant ist, ist das mehr oder weniger für mich zu einem existenziellen Moment geworden. Von daher schulde ich diesem Mann eine ganze Menge rein in der persönlichen Erfahrung und Entwicklung. Damit komme ich zum dritten Punkt der Vorbemerkung. Ich weiß, dass man normalerweise, wenn man in seiner Jugend von einem Philosophen oder von einem Künstler oder von einem Denker oder von wem auch immer geprägt ist, dass man dann früher oder später den Vatermord machen muss und ihn entweder ganz ad acta legen oder ihn so überwunden haben, sozusagen aufgehobene Weise überwunden haben muss, dass man sagen kann, ich bin nicht mehr dort. Ich habe es nicht geschafft. Also auch meine Entschuldigung an Herrn Oevelmann und Herrn Gruschka. Ich bin noch immer Adornist, ich bin noch immer einer, der meint, dass nicht nur die Punkte, die Sie vorhin erwähnt haben, sondern eine ganze Menge von dem, was Adorno in seinem Leben zusammengetragen hat, heute noch größte Gültigkeit hat für meine Kritik, eine Validität, die, wenn sie mittlerweile ad acta gelegt worden ist, ist deshalb, weil die Realität falsch ist, nicht weil die Theorie falsch ist und too bad for reality. Und von daher würde ich sagen, alleine in dieser Hinsicht meine ich auch ein Stück Aufklärung mit dieser Adorno-Theorie auch zu bewahren. So, ich habe Ihnen eigentlich einen geschriebenen Vortrag vorbereitet und dann habe ich mich entschlossen, dass ich den jetzt nicht vorlesen werde, sondern sich freireden werde. Wenn es zu einer Publikation kommen sollte, dann werden Sie das nachlesen können, was ich ihm niedergeschrieben habe. Ich würde lieber jetzt mit Ihnen frei reden und ich hoffe auch nachher, dass aus diesem freien Rede auch eine anständige Debatte entsteht. Ich erwähnte schon gerade, dass für mich die Problematik der Auseinandersetzung mit Adorno, wir haben heute schon in dem Vormittag bei dem Vortrag von Herrn Schwertenhäuser gehört, das ist eine ganze Menge schon philosophisch abgehandelt worden von dem, was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte. Deshalb kann ich mir das jetzt ersparen und im Allgemeinen sagen, dass der Begriff des Holocaust, wie er sich aus dem Katastrophenbewusstsein Adornos nach 45 mehr oder weniger entwickelt, für mich in zweierlei Hinsicht prägend geworden ist. Und das vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen gleich werde elaborieren wollen, nämlich die Tatsache, mit welchem Holocaust-Begriff ich dann in Israel aufgewachsen bin, beziehungsweise in meiner späteren Zeit aufgewachsen bin und warum da mehr oder weniger für mich eine korrigierende regulative Idee durch Adorno entstanden war. Bei Adorno wird erstmal aus dem Begriff der Zivilisation heraus der Holocaust zwar ist ein singuläres Moment, wurde heute schon Vormittag abgehandelt, das heißt, als eine Einzigartigkeit dargestellt, aber, und das muss man immer komplementär hinzufügen, als eine Einzigartigkeit, die sich aus einer Gesamttendenz der Zivilisation ergibt. Das, was für Juden, vor allem auch in Juden in meiner Umwelt hier in Frankfurt immer hieß, hier ist irgendetwas passiert, das außerhalb der Geschichte bzw. außerhalb dessen, was wir geschichtlich erfassen können, zu verstehen ist, beziehungsweise eben nicht zu verstehen ist, wurde mit Adorno für mich zum ersten Mal philosophisch, aber eben auch kultur- und zivilisationskritisch als ein Moment eingebracht, dass eine Gesamttendenz dieser Zivilisation zum Inhalt hatte. Eine Gesamttendenz, die natürlich sehr grobschlächtig, aber eben auch genial im ersten Kapitel der Dialektik der Aufklärung entwickelt worden ist, um späterhin dann in Sachen bei Horkheimer wie der instrumentellen Vernunft bis hin dann zu der Aussage Adornos zum sogenannten verdinglichen Charakter dann ihren Höhepunkt gefunden haben. Was diese Gesamttendenz benennt, ist die Tatsache, dass die zivilisatorische Individualisierung des Menschen einhergeht auch mit einer parallelen, dialektisch gar nicht irgendwie wegdenkbaren Entindividualisierung des Individuums. Ich wiederhole nochmal dieses Moment, weil die Individualisierung, wir kennen ja den Zwangcharakter der Individualisierung in der Dialektik der Aufklärung. Das zentrale Moment, worum es dann geht, ist, dass parallel zu dieser Individualisierung des Menschen, des Einzelmenschen, eben auch die zivilisatorische Entindividualisierung des Individuums stattfindet. Eine Entindividualisierung, die natürlich dann in der Phase der Aufklärung, das heißt der historischen, nicht der transhistorischen, sondern der historischen Aufklärung, die mehr oder weniger mit der frühen Neuzeit einsetzbar ist und dann zu verfolgen bis in die tiefste Moderne, in dieser Zeit, wo sozusagen das Individuum zu einer proklamierten Weltanschauung oder Ideologie wird, dass in diesem Zeitalter, in dem Zeitalter, wo das Individuum sozusagen zum Postulat wird, auch das Zeitalter, das am allereffektivsten das Individuum entindividualisiert. So sehr entindividualisiert, dass es dann in der allerkritischsten Phasen in Auschwitz eben dazu kommt, dass das Individuum, es wurde heute Vormittag schon kurz angerissen, des allerletzten, was ihm an Privaten übrig geblieben ist, beraubt wird, dass der Tod sozusagen auch entindividualisiert worden ist, dass der Tod im Grunde genommen schon so sehr nicht der des Einzelmenschen ist. Natürlich ist er biologisch der des Einzelmenschen, aber es ist eben ein massenmäßig verrichteter Tod, dass das Individuum sozusagen zum Exemplar verkommen ist. Dieser Begriff der Exemplarwerdung des Menschen ist ein zentrales Moment, das in meinem Werk später, in meinen Schriften eingegangen ist, nämlich die Frage, inwieweit das Individuelle, aufklärerisch, im emanzipativen Sinne, entgegengehalten werden kann, eine Kollektivität, die entweder totalitär oder autoritär oder eben aus der Tatsache, dass wir eine Massengesellschaft geworden sind, wie diese Individualität emanzipativ entgegengehalten werden kann, aber welchen Kräften sie immer wieder ausgesetzt ist, die sie entindividualisieren und von daher anti-emanzipativ sozusagen dann ihres Autonomseins berauben. Ein zweites Moment, das ich einbringen will, und ich sage das jetzt nur schlaglichtartig, wir können nachher die Sachen, wenn Sie wollen, auch weiterhin debattieren, ist der universelle Charakter der Aussage von Adorno. Es geht jetzt nicht um das spezifische Schicksal des Judentums, beziehungsweise der Juden. Natürlich waren die Juden die Hauptopfer der Shoah, des Holocaust, sondern worum es da geht, ist, dass die Juden sozusagen paradigmatisch werden für einen Zustand, der universell zu begreifen ist. Ein Umstand, den in einem berühmten Interview, das Adorno in den 66, glaube ich, gegeben hat, kommt, wo er gefragt wird nach der Drohung des Rückfalls in die Barbarei. Und er mit großer Emphase, mit großer Regung sagt, es gibt keine Drohung des Rückfalls in die Barbarei. Der Rückfall in die Barbarei hat schon stattgefunden, das ist in die Welt gekommen. Und dieses in die Welt gekommen sei es umso schrecklicher, umso gespenstischer, als die sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen, die diese Rückfall in die Barbarei gezeitigt haben, mitnichten aus der Welt geschafft worden sind. Sie alle kennen natürlich dieses viel zitierte Diktum aus der negativen Dialektik, was sich daraus für Adorno als Postulat dann ergibt, dass Hitler eben den Menschen imstande seine Unfreiheit, ich betone, imstande seine Unfreiheit, einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen habe, sein Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz oder alles, was ihm ähnelt, sich nie wieder ereigne. Ich betone hier, imstande seine Unfreiheit, das heißt, wir reden nicht von einer befreiten Gesellschaft, in der Auschwitz sozusagen aus der objektiven Struktur der Gesellschaft nicht mehr möglich wäre. Ganz im Gegenteil. Die Strukturen, die Auschwitz gezeitigt haben, sind noch in der Welt. Und deshalb muss man reflektieren, das Bewusstsein über das noch immanente dieser Welt, was Auschwitz anbelangt, reflektieren sozusagen dann zu einem neuen kategorischen Imperativ gegen der Natur der Unfreiheit andenken im Sinne von, das darf nie wieder passieren. Erinnern Sie dieses Postulat von, das darf nie wieder passieren, denn gleich werde ich das erörtern müssen in einem anderen Kontext. Das ist ein zentrales Moment in meinen Arbeiten geworden. Dieses Moment, dass die Welt im Grunde genommen heute noch so konstituiert ist, dass Auschwitz nicht in dem Sinne, wie wir das jetzt abbildhaft kennen. Das heißt also die industrielle Vernichtung von Menschen, eine Vernichtung, die administrativ verwaltet und bürokratisch organisiert ist, sondern dass es zu einer technischen, industriellen, ich würde sagen maschinellen, apparaturhaften Vernichtung, des Massenvernichtung des Menschen jede Zeit passieren kann und dass sie passiert, weil der Mensch mittlerweile so weit entindividualisiert wird, dass er zum Exemplar geworden ist. Man redet über ihn nicht im Sinne des einzelmenschlichen Daseins, sondern im Sinne einer Exemplar, eine Kategorie. Große Frage, die sich daraus ergab, das war das dritte Moment, das jetzt anzumerken wäre, zum Auschwitz-Begriff Adornos, war die Frage, wie kann man das erinnern? Wie kann man das im Grunde genommen repräsentativ erinnern? Lässt sich das überhaupt repräsentieren? Ist Auschwitz darstellbar? Sie alle wissen, dass Adorno in dieser Hinsicht etwas sehr Kategorisches gesagt hat und ich glaube, der einzige Satz, den Adorno zurückgenommen hat, und selbst den hat er nur sehr schmallippig zurückgenommen, ist der Satz, dass nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben barbarisch sei, und zwar in der negativen Dialektik, wo er davon redet, dass es falsch gewesen sein mag, dies zu behaupten, denn das Leid hat ein Anrecht auf Repräsentation, so wie der Gemartete das Anrecht hat auf seinen Schrei. Also irgendeine Art der Repräsentation, irgendeine Art der Darstellung, irgendeine Art der Vermittlung ist notwendig. Und da genau ist die berühmte adonitische Aporie, aus der es keinen Ausweg gibt und deshalb kann sie nur als Ausweglosigkeit reflektiert werden. Die berühmte Stelle aus der negativen Dialektik, wo Adorno davon redet, dass man, ich paraphrasiere jetzt, ich habe das im Zitat richtig im Text drin, ich paraphrasiere das jetzt, dass man im Grunde genommen sich nicht mehr der Kultur hingeben kann, denn sie hat ja den Menschen verraten. Und wenn man sich hier hingibt, gibt man sich im Grunde genommen der Ideologie. Man kann andererseits nicht ohne Kultur, denn dann gibt man sich sozusagen sofort der Barbarei. Also erstmal diesen Entweder-Oder-Zustand, der im Grunde genommen nicht auflösbar, aber selbst in der sogenannten Synthese kriegen wir keinen Ausweg von Adorno geboten, nämlich die Tatsache, dass auch das Schweigen keine Möglichkeit sei, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Schweigen ja nichts anderes sei, als eben die subjektive Rationalisierung der subjektiven Ohnmacht, die somit das Objektive, nämlich die Monstrosität von Auschwitz, somit objektiv zu Ideologie verkommen lässt. Ich habe das immer interpretieren, dass spätestens dann, wenn Schweigen nicht geht, geredet werden muss. Und ich glaube, dass Adorno spätestens, als er die Todesfuge von Paul Celan gelesen hat, in der Tat gemeint hat, dass selbst also das konkrete Gedicht ist nach Auschwitz eben doch möglich, eine Art von Repräsentation. Wobei jeder von Ihnen, der sich mit Celan beschäftigt hat, wissen wird, dass es wenige Sachen in der Geschichte der Kultur gibt, die hermetischer sind, also abgeschlossener und unzugänglicher sind als beispielsweise die Todesfuge oder die anderen geologischen Arbeiten von Celan. Das zentrale Moment dabei ist also, dass Adorno zugesteht, ja, man kann Gedichte schreiben, aber die Art von Gedichten, von denen er redet, ist eben die Celan-Gedichte. Das heißt also das Allerhermetischste und dann hebt sie eben doch die Frage, was ist da machbar? Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, was da machbar ist, eventuell auch mit Aussage, nichts ist da machbar, aber dieses Unmachbare muss dann eben immer wieder reflektiert werden und vielleicht ist das das einzig Machbare. Warum erzähle ich Ihnen diese ganzen Angelegenheiten? Ich meine, das haben Sie doch alles schon selbst gelesen, das wussten Sie alles. Und deshalb ist doch nichts eigentlich Neues in dem, was ich gesagt habe. Für mich wurden diese Sachen konstitutiv, nicht nur, weil die lebensweltliche, familiengeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Holocaust für mich sozusagen ein Moment war, das a priori da war. Also das heißt, a priori heißt, bevor ich noch geboren wurde, war klar, dass das in meine potenzielle Geburt mit eingehen würde. Sondern deshalb, weil ich in einem Land aufgewachsen bin und noch bis zum heutigen Tag in einem Land lebe, in dem der Auschwitz-Begriff oder der Shoah-Begriff eben was ganz anderes ist, als was ich Ihnen eben vorgetragen habe. Dazu brauche ich jetzt 10, 15 Minuten, um ihm das darzustellen. Und daraus, hoffe ich, werden sich dann nachher einige Fragestellungen dann ableiten. Ich rede von einem Land, ich rede von Israel. Und dieses Land hat eine Staatsideologie, die der Zionismus genannt wird. Jetzt einige Grundmomente zum Zionismus. Es gibt zwei zentrale Postulate im Zionismus, ohne die man den Zionismus, den historischen, das heißt den klassischen Zionismus, nicht versteht. Und übrigens, wenn ich von Zionismus rede, jetzt im Weiteren, rede ich nicht von dem sogenannten religiösen Zionismus, also den, der über 2000 Jahre Exildasein der Juden als eine Zionssehnsucht oder Zionsliebe existierte. Diese Art von Zionismus hatte nie was Operatives an sich. Das war immer eine messianische, regulative Idee. Dieser religiöse Zionismus meinte ganz im Gegenteil Juden dürften eigentlich nicht in das gelobte Land zurückkehren, denn solange der Messias, und hier muss betont werden, unser Messias, noch nicht gekommen ist, ich weiß, der Ihrige ist schon gekommen, solange also der unsere Messias noch nicht gekommen ist, haben eigentlich die Juden eigentlich nichts in ihrem Ursprungsland, in dem ihnen verheißenen Land zu suchen. Von diesem Zionismus rede ich nicht. Ich rede jetzt vom politischen Zionismus, den man ansetzen kann, mehr oder weniger mit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Moses Hess wäre beispielsweise eine zentrale Figur. Oder wenn Sie wollen, wenn es endgültig politisch geworden ist, mit dem ersten zionistischen Kongress von 1897 in Basel. Dieser Zionismus, der politische Zionismus, zeichnet sich dadurch aus, dass er zwei Postulate in die Welt gesetzt hat. Das eine Postulat ist das Postulat, dass die Diaspora, das diasporische Dasein, das Exildasein der Juden aufgehoben sehen will. Oder kurz gefasst, die Negation der Diaspora. Die Argumentation des Zionismus in dieser Hinsicht war eine ziemlich eindeutige. Nicht nur gibt es mittlerweile dann Antisemitismus und die Verfolgung der Juden. Juden sind also nicht wehrhaft. Aber darüber hinaus sind Juden durch die Tatsache, dass sie verfolgt werden, auch in Berufe reingepeitscht, historisch reingepeitscht, die vor allem mit der Zirkulationssphäre zu tun haben, also vom Hausierertum bis zum großen Bankierswesen, sind das Berufe der Zirkulationssphäre, das sind eines Menschen eigentlich unwürdige Berufe, so sagten jedenfalls die sozialistischen Strömungen im Zionismus. Der Jude hat also sozusagen dann ein degeneriertes Dasein zu fristen, dass es aufzuheben gilt. Und von daher die Forderung, die zionistische Forderung der Negation der Diaspora, das heißt die Aufhebung des Exildaseins des Menschen, wie in dem eben ein Judenstaat gegründet wird. Man muss den Judenstaat, so wir sehen, ganz und gar als eine Spätfolge der europäischen Nationalstaatsbildung begreifen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne französische Revolution keine zionistische Idee des Judenstaates. Also in dieser Tradition musste man sehen. Und von daher kann man auch in der Tat sagen, dass wenn dann der israelische Judenstaat dann im Jahre 1948 entstand, ist er auch eine Art von Verspätung, eine Art von verspäteter Nation, aus dem ganz einfachen Grund, dass im Grunde genommen eine Idee des 19. Jahrhunderts mitten ins 20. rein transplantiert wurde und von daher die ganzen Probleme, mit denen wir uns rumschlagen heute in Israel, sozusagen mit eingeschrieben, festgeschrieben war von Anbeginn. Das zweite Postulat, das komplementär zu verstehen ist zu dem Postulat der Negation der Diaspora, war das Postulat der Schaffung des neuen Juden. Was sollte der neue Jude sein? Der neue Jude sollte im Grunde genommen das negative Abziehbild des diasporischen Juden sein. Wenn er unwehrhaft war in der Diaspora, sollte er wehrhaft werden in seinem eigenen Land. Wenn er unproduktiv war, indem er in der Zirkulationssphäre sich rumtrieb, sollte er endlich produktiv werden dürfen, was übrigens im Zionismus zu einem Zeitpunkt, als Europa sich vom Agrarwesen verabschiedet und sich industrialisierte, im Zionismus hieß produktiv sein, endlich nach 2000 Jahren Bauer werden zu dürfen, pionierhaft deshalb, weil es auch noch ein Land sozusagen territorial herzustellen galt, darüber vielleicht einige Worte später. Und die dritte Sache natürlich, die ich vorhin gesagt habe, wenn er eben nicht fähig war, stolz auf seine Kollektivität, auf seine geschundene, verfolgte Kollektivität, sollte er eben im nationalen Bewusstsein, in seiner nationalen Stolz mehr oder weniger sein Selbstbild regeneriert wissen. Diese beiden Postulate, Negation der Diaspora und die Schaffung des neuen Juden, waren die Antriebskräfte des Zionismus, von dem noch gesagt werden muss, dass er in der Tat ein Präzedenzfall der Geschichte nicht nur des Westens, sondern meines Erachtens der gesamten Geschichte darstellt, nämlich die Tatsache, dass die Idee des Staates im Zionismus da war, bevor es das Territorium für diesen Staat gegeben hat und dass die Idee des Territoriums da war, bevor es die Gesellschaft zur Bevölkerung dieses Territoriums gegeben hat. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich ganz gehässig sein will, eine Kopfgeburt. Wenn ich marxistisch sein will, man kann auch übrigens marxistisch ungehässig sein, dann kann man mehr oder weniger sagen, es war eine Geburt aus dem Überbau. Und das klappt ja doch normalerweise nicht, oder? Also war das eine Überbaugeburt und es gab im Grunde genommen keine Basis. Falsch. Es gab eine Basis, nur die Basis war eben nicht der zukünftig errichtete Staat, sondern die Basis war eben das diasporische Dasein. Und weil das negiert werden musste, war im Grunde genommen die gesamte die Idee des Zionismus eine Idee, die sich aus dem Negativen heraus verstand. Bis zum heutigen Tag kann man sagen, was ist der positive Moment des Zionismus, das heißt in der Konsolidierung der jüdischen Gemeinschaft im Judenstaat, dann kann man als einzigen gemeinsamen Nenner letztendlich nur die Religion anführen. Nun ist aber der Zionismus eigentlich eine säkulare Bewegung gewesen, entweder sozialistisch-säkular oder liberal-säkular gewesen. Also kam die Religion durch die Hintertür rein, denn man musste einen gemeinsamen Nenner für die in alle Herren Länder verstreuten Juden schaffen. Es gab Juden in Afrika, es gab Juden in Europa, es gab Juden in Amerika, es gab in Australien, in Asien, überall gab es Juden. Was war denn der gemeinsame Nenner? Und es war im Grunde genommen kein einziger gemeinsame Nenner, nur die der Religion, beziehungsweise die negative Bestimmung des Juden, das heißt im Grunde genommen die Bestimmung des Juden dadurch, dass er ein Verfolgter ist. Der Jude als Opfer einer ihm feindlichen Umwelt. Dies ist ein zentrales Moment für das Verständnis dessen, wie dann der Holocaust auch im Zionismus begriffen worden ist. Der Holocaust ist natürlich ausgebrochen, beziehungsweise hat sich ereignet, nachdem es den Zionismus schon gegeben hat. Aber bedurfte der Zionismus doch des allerletzten Beweises, dass Juden im Exil nicht leben können, dass es keine Chance für die Juden gibt, ein diasporisches Dasein zu führen, so war Auschwitz sozusagen der Beweis. Damit, meine Damen und Herren, entstand mutatis mutandis folgendes Strukturproblem, dass der Holocaust in der zionistischen Rhetorik und in der zionistischen Ideologie zu einem Argument verkommen war. Ich betone das nochmal, weil das ein zentrales Moment für mich gewesen ist. Weil der Holocaust begriffen worden ist, als der Beweis dafür, dass Juden nicht in der Diaspora leben können, und weil er integriert wurde dann in eine gesamte Teleologie, die mit dem Untergang des Zweiten Tempels vor 2000 Jahren beginnt, 2000-jährige Verfolgungsgeschichte, die kulminiert in Auschwitz und jetzt die Erlösung bzw. die Befreiung dann im neuen Judenstaat, war der Holocaust sozusagen erstens zu einem Argument und zweitens teleologisiert worden. Er erfüllte einen Zweck im Hinblick auf einen Telos, auf ein Endziel hin. Das Ergebnis dieses Momentes war, dass die Auffassung des Holocaust in der Ideologie eine instrumentalisierende Auffassung gewesen ist. Und hier möchte ich strikt unterscheiden. Ich rede jetzt nicht von den jüdischen Lebenswelten, weder hier in Frankfurt noch in irgendeiner Lebenswelt in Tel Aviv oder in Jerusalem oder in Haifa. In den Lebenswelten gab es die größten Tragödien der Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Es gab das Allerschlimmste an dem, was die Leiterfahrungen in die Familienleben eingebracht hatten. Die Auseinandersetzung war übrigens sehr heterogen und sehr pluralistisch. Sie war eine Auseinandersetzung, die zum Teil eine sehr beredte war. Es war eine Auseinandersetzung, die zum Teil sehr schweigsam war. Es war zum Teil eine verdrängende Auseinandersetzung. Es war eine pathische Auseinandersetzung. Wir wissen ja, dass eine ganze Menge Leute dann die Neurosen in die zweite, dritte und vierte Generation reingetragen haben. Die war sehr heterogen, die Auseinandersetzung. Wovon ich hier rede, ist von der Funktion des Holocaust in die Ideologie des Staates, das heißt also die staatsoffizielle Funktion des Holocaust. Von dem nun gesagt werden kann, dass er sozionisiert worden ist, dass es in der Tat möglich war, im Jahre 1952, zu einem Zeitpunkt, als noch Familien psychisch bluteten, wo noch in den Straßen, in den Nächten von Tel Aviv auf den Straßen noch die Schreie der Überlebenden noch zu hören waren, dass es bereits im Jahre 1952 ein Wiedergutmachungsabkommen gab zwischen Israel und Deutschland. In keinem anderen Land der Welt hieß Deutschland das andere Deutschland. Das erste Mal, als Deutschland das andere Deutschland genannt wurde, abgesehen von der DDR, die ja schon immer ein anderes Deutschland gewesen ist, das erste Mal, dass Deutschland ein anderes Deutschland nach dem Nationalsozialismus genannt wurde, war das in Israel. Ben-Gurion präsentierte das Deutschland, mit dem er die Wiedergutmachungsabkommen gemacht hatte, als das andere Deutschland. Das Interesse war übrigens ziemlich klar erklärbar aus der Konstellation des Kalten Krieges. Israel bedurfte des Geldes, um die Infrastruktur des Landes zu bauen. Deutschland bedurfte der Materialisierung der Sühne. Reingepatscht wurde Deutschland in dieses Sühnenwollen, materiell Sühnenwollen, unter anderem auch von den Westmächten, die Deutschland eben als eine Bastion gegen den vorbrechenden Kommunismus im Westen brauchte. Und damit Deutschland sozusagen in die Völkergemeinschaft wieder aufgenommen wird, musste Deutschland sozusagen auch sich legitimiert haben. Wie legitimiert man sich, wenn man ein Zivilisationsbruch veranstaltet hat, wenn man ein weltgeschichtliches Verbrechen begangen hat, indem man materiell sühnt? Keine Sühne übrigens ist eine bessere, das wissen Sie, zumindest die Katholiken unter Ihnen, keine Sühne ist besser als die materielle Sühne. Die hat immer ihren Tauschwert. Und diesen Tauschwert gab es nicht nur für Deutschland, diesen Tauschwert gab es auch für Israel. Denn ab diesem Moment war sozusagen dann das deutsch-israelische Verhältnis ein Tauschwertverhältnis. Dieses Moment war in meiner Auseinandersetzung mit meinem Land Israel, es war ja immerhin eine Entscheidung von mir, in dieses Land zurückzugehen, die Entscheidung eines erwachsenen Menschen, ich war 21 Jahre alt, ich entschied, dorthin zurückzugehen, war zugleich auch das Moment, das mich immer wieder fassungslos machte. Wie dieses Konstitutivmoment des Holocaust, das ganz ohne Zweifel ein das gravierendste Moment in der Errichtung des Staates Israel gewesen sein mag, zumindest in der Zustimmung der Weltgemeinschaft, dass dieses Moment auch zu einem Moment der heteronomen Bestimmung des Holocaust geworden war, nämlich seiner instrumentalisierenden Vereinnahmung für politische, ökonomische, diplomatische und wer weiß alles noch für Momente. In meinen Büchern habe ich auch versucht, darauf hinzuweisen, dass spätestens seit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, und das heißt eigentlich von Anbeginn, der Holocaust auch herhalten musste für Momente, die für meine Begriffe genau die Wesensbestimmung des Holocaust durch Adorno diametral entgegengesetzt sind. Denn, das will ich jetzt mal metaphorisch mit einem Spruch eines Kollegen von mir und guten Freundes, Professor Yehuda Elkanah von Tel Aviv, mal Ihnen plastisch vorführen. Elkanah sagte infolge der nicht jetzigen, sondern der vorigen Intifada, das heißt der Erhebung der Palästinenser gegen die israelische Besatzungsmacht, sagte, aus Auschwitz seien symbolisch gesprochen zwei Völker rausgekommen. Eine kleine Minderheit, die da sagt, es soll nie wieder passieren und die mehr oder weniger darstellbar ist, genau mit dem Diktum von Adorno, das ich aus der negativen Dialektik vorhin zitiert habe, nämlich der universalisierende Aspekt des auch in der unfreien Welt darauf zu achtenden Forderung, dass Auschwitz nie wieder geschehe. Gegenüber einer großen, furchterfassten, Elkanah betont, das passiert nicht irgendwie aus Böswilligkeit, sondern aus einem Moment der großen existenziellen Angst, einer großen Mehrheit, die da sagt, es soll nie wieder uns passieren. Gegenüber der universalen Forderung, den Holocaust, wenn schon, zu instrumentalisieren im Sinne der emanzipativen Forderung, dass es nirgends auf der Welt, keinem Kollektiv, zu keiner Zeit mehr geschehe. Die partikulare Forderung, dass es uns nicht geschehe und damit es uns nicht wieder geschehe, darf man sozusagen alles dann einsetzen. Womit strukturell die Möglichkeit entsteht, dass gerade die Opfer für etwas vereinnahmt werden können, dass eine Ideologie bedient, die neue Opfer zu schaffen vermag. Ich vergleiche jetzt nicht, damit Ihnen das gleich entsorgt sei, die Auschwitz-Opfer mit den Opfern des Nahostkonflikts. Das ist nicht vergleichbar. Wovon ich strukturell rede, ist, dass man das Andenken an Auschwitz vereinnahmen kann für eine Politik und eine Ideologie, die immer wieder neue Opfer schafft, was für meine Begriffe, und das sage ich als der Sohn von Auschwitz-Überlebenden, einfach schier eine Unerträglichkeit in meinem eigenen Land ist. Meine Arbeit, darüber sollen wir ja hier reden, ist somit also die Arbeit der ideologiekritischen Dekonstruktion, der Art und Weise, wie in Israel der Holocaust ideologisch, ich möchte fast sagen staatsideologisch, vereinnahmt wird. Und es geht dabei um drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene, die ich schon eben angesprochen habe, nämlich die Ebene, wo der Holocaust materialisiert wird und somit einen Tauschwert erhält. Wenn es stimmt, dass die Shoah einzigartig ist, dann kann sie keinen Tauschwert haben. Denn der Tauschwert lässt ja immer das zu Tauschende immer fungibel werden. Die zweite Ebene, wo es diese Ideologiekritik und die Dekonstruktion der Instrumentalisierung ist, für das, was ich eben auch apostrophiert habe, nämlich die Vereinnahmung von Auschwitz für politisch-militärische Argumente. Und hierbei übrigens möchte ich nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Kein anderer als Abba Eban, links verstorbene, vielleicht die prononzierteste Taube der israelischen Politik, also ein Friedenspolitiker, kein anderer als er hat im Jahre 67 von den Linien, das heißt den Grenzlinien von 67 als den Auschwitz-Grenzen gesprochen. Mit Instrumentalisierung meine ich auch, wenn wir nach dem Begin, um jetzt vom rechten Rand der israelischen Politik zu reden, als im Jahre 1982 die Palästinenser in Beirut einkesselt, dabei auch den palästinensischen Führer Arafat in den Bunker einkesselt und davon redet, dass er endlich jetzt Hitler in seinem Berliner Bunker eingekesselt habe, dann ist das nicht nur eine Pathologie, sondern es ist von der Rhetorik im Grunde genommen eine Vereinnahmung des historisch gewesenen Art und Weise, die einfach unerträglich ist. Nicht nur deshalb, weil da etwas Unvergleichbares miteinander verglichen wird, sondern weil auch der Antrieb, der diesen Mann mehr oder weniger motiviert, den Holocaust mehr oder weniger zum Mittel werden lässt, schon gar nicht irgendwie reflektiert als das, was es eigentlich gewesen ist. Das dritte Moment ist das Moment der Inflation, der rhetorischen Inflation. Das Land, das am meisten von der Einzigartigkeit des Holocaust, und zwar im rein politisch instrumentalisierenden Sinne, redet, in diesem Land ist Ihnen der Begriff Shoah in die Alltagsrhetorik in einer Art und Weise übergegangen, eingegangen, dass man sagen kann, allein schon diese Inflation des Gebrauchs des Begriffs im Grunde genommen schon eine Riesenproblematik darstellt, nämlich die Tatsache, dass man sich über das Einzigartige, großartig ideologisch echauffiert, aber in der Lebenspraxis im Grunde genommen das Einzigartige zum Alleraustauschbarsten hat werden lassen, indem es nämlich rhetorisch mehr oder weniger zu einem Alltagswert geworden ist. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang Beispiele dafür geben, wer Sie nachher wollen, kann ich sie geben. Ich sage das jetzt nur strukturell. Damit verbunden die große Frage, für meine Begriffe übrigens eine Frage, die eines der zentralen Momente darstellt, in dem, was Adornos Theorie bis zum heutigen Tag für meine Begriffe nicht nur gültig sein lässt, sondern im Grunde genommen ihn noch bei weitem übersteigt, seine Vorstellungswelten waren bei weitem noch nicht so, wie es mittlerweile sich entwickelt hat, nämlich das Moment der Kulturindustrie. Israel als ein hochmodernes Land, das entsprechend auch medial ein hochentwickeltes Land ist, technologisch auch ein hochentwickeltes Land ist, hat mittlerweile auch im Hinblick auf den Holocaust eine Kulturindustrie entwickelt, die im Grunde genommen nicht nur das Postulat der Kunstautonomie beleidigt, sondern eben auch das Postulat der Frage, die ich vorhin mit der Adornoschen Aporie dargestellt wissen wollte. Das heißt, ich kann mich nicht der Kultur, ich kann mich auch nicht der Ideologie, also der Barbarei geben, oder schweigen kann ich auch nicht. Was mache ich also? Bei Adorno, wie wir gehört haben vorhin, das Problem der Reflexion über das Hermetische, also beispielsweise über Paul Celan. In Israel ist mittlerweile der Holocaust in vielerlei Hinsicht kulturindustriell repräsentiert. In einer Art und Weise, die mir sehr zu denken gegeben hat zum ersten Mal, Ende der 70er Jahre. Sie erinnern sich, es gab damals diesen Hollywood-Schinken, diese vierteilige Serie Holocaust im Fernsehen. Sie erinnern sich? Wissen Sie, wovon ich rede? Wenn man eine kollektive Frage stellt, kriegt man ein kollektives Schweigen immer. Also Sie wissen, es gab ja in Hollywood Meryl Streep und so weiter, die Geschichte der Familie Weiss, die über eine vierteilige Serie und so weiter, die in Amerika einen riesen Aufruhr hervorgerufen hat, auch in Deutschland einen riesen Aufruhr seiner Zeit. Ja, und erstaunlicherweise auch in Israel. Erstaunlicherweise auch in Israel, sage ich deshalb, weil ich zum damaligen Zeitpunkt, damals noch Soziologe im Militär, während meines Militärdienstes, hatte ich die Chance, die Sache jetzt mal empirisch zu untersuchen. Ich sammelte also Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten und fragte die Leute, was haltet ihr denn von dieser Angelegenheit? Und ich werde es nie vergessen, wie ein junger Offizier mir damals sagte, jetzt habe ich den Holocaust endlich begriffen. Worauf ich vollkommen entsetzt fragte, aber wie kannst du denn sowas sagen? Du lebst in einem Land, in dem es einen Holocaust-Gedenktag gibt. Du lebst in einem Land, in dem ganze Kibbuzim benannt sind nach Holocaust-Überlebenden beziehungsweise nach Ghetto-Aufständischen. Du lebst in einem Land, in dem es Yad Vashem gibt. Du lebst in einem Land, in dem es noch andere Museen des Holocaust gedenkt. Du lebst in einem Land, in dem es damals noch Hunderttausende von Holocaust-Überleben. Wie kann es sein, dass dieser Schinken dir es vermittelt hat, was der Holocaust gewesen sei? Und seine Antwort war, die mich erstmal perplex gemacht hat, seine Antwort war, schau, wenn ich diesen Bagger, wie sagt man Bagger auf Deutsch, Bagger? diese Sache, die da, dieses, mit dem man Erde auch umschaufelt. Bagger? Okay. Wenn ich diesen Bagger anschaue, der in den dokumentarischen Filmen diese Leichenberge aufschaufelt, dann bin ich total paralysiert. Da bin ich vollkommen entsetzt. Da bin ich nicht fähig, überhaupt irgendeine Kommunikation herzustellen. Aber wenn ich die Geschichte der Familie Weiß sehe, da kann ich mich sofort emotional einbinden. Und ich, total überrumpelt von dieser wirklich einleuchtenden Argumentation der instrumentellen Vernunft, brauchte 2 Tage, bis ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt habe, was um Gottes Willen meint dieser junge Mann, wenn er meint, er kann sich in den Holocaust emotional einbinden. Was heißt es, einen emotionalen Bezug zum Holocaust haben? Ist nicht gerade die Paralyse, die er erlebt, in dem Moment, wo er, wie gesagt, von Adorno als den schon nicht mehr privaten Tod, sondern nur noch den Massentod, also dass er einen industriell betriebenen Tod sieht, dass die einzige adäquate Reaktion, die er haben kann, im Grunde genommen eben nicht die kathartische sein kann, sondern allein eben die paralysierte. Aber Menschen können ja so nicht leben. Sie können ja nicht in der Paralyse leben, sie können eben nicht in der Entfremdung leben. Das heißt, sie leben unentwegt in der Entfremdung, aber sie können nicht in der bewussten Entfremdung leben. Und so ist es dazu gekommen, dass dieser junge Mann damals schon sagte, hier habe ich endlich den Holocaust begriffen, das heißt, indem er sozusagen sich eins abheulen und abrotzen konnte. Und darüber hinaus ist daraus auch nachher ein Staatsakt entstanden, in dem man anfing, von dem Staat Israel organisiert, die Schüler ab der Mitte der 80er Jahre zu regelmäßigen Holocaust-Treffen in Auschwitz die ganze Schulklassen zu schicken. Ich habe mich mit den begleitenden Psychologen damals unterhalten und die haben zumindest in den ersten Jahren darüber berichtet, dass es auch Phänomene gab, dass Leute herzerreißend geweint hätten dort. Wie sich herausgestellt haben, dass sie in Tel Aviv ihren Liebeskummer gehabt haben und endlich dann die Gelegenheit haben, sich herzerreißend zu heulen. Einige meiner Kollegen haben dann den zynischen Begriff geschaffen, to go to Auschwitz and have a good cry. Und ich glaube, das ist ein zentraler Moment, von dem ich hier im Moment rede. Inwieweit mittlerweile Auschwitz zu einem Projektionsfläche geworden ist. Ich rede von Israel, aber Sie können sich natürlich denken, dass ich natürlich auch von Deutschland rede und dass ich von Amerika rede und dass ich überall, ich rede jetzt nur von Israel, weil da eine ganze Menge meiner Arbeiten eben Israel, das ist eben mein Land, das ist meine Gesellschaft betreffen. Dass da die große Frage ist, inwieweit der kathartische Charakter der Darstellung, das, was Adorno seinerzeit gesagt hat, Auschwitz ist nicht darstellbar, weil man dabei auch ein Stück Lustgewinn immer hat, ja, ob dieses Moment überhaupt auflösbar ist. Ist es massenmedial überhaupt, kann man massenmedial überhaupt umgehen mit dem Holocaust, ohne dabei auch immer ein Stück Vergessen mit einzubringen, weil eben immer ein Stück Katharsis. Und Katharsis entsorgt ja sozusagen auch das, was man, dem man sozusagen nicht affirmativ begegnen darf. Ein letztes Moment. Darf ich noch? 10 Minuten. Ein letztes Moment, das ich in diesem Zusammenhang noch eingebracht ist und will, ist das des autoritären Charakters. Der Begriff des autoritären Charakters, wie Sie ja wissen, war ja zentral für das Denken der Frankfurter Schule, beginnend mit Erich Fromm und späterhin dann die Studien von Horkheim, vor allem dann die großen Projekte von Adorno in Amerika. Für meine eigene Gesellschaft hat mich der autoritäre Charakter immer wieder fasziniert, aus zweierlei Gründen. Auf der einen Seite war das eine Gesellschaft, die aus einem Befreiungsschlag entstanden war. Wenn ich das jetzt mal strukturell darstellen will, würde ich mehr oder weniger sagen, dass der Zionismus, der Aufstand, der jugendliche Aufstand, das war eine Jugendkultur der Zionismus, der Aufstand gegen das diasporische Elternhaus gewesen ist. Es war also eine emanzipative Bewegung, auch im psychoanalytischen Sinne. Aber in dem Moment, wo der Zionismus sich etablierte als Ideologie und später auch manifestierte als Staat, verfestigte er sich, verdinglichte er sich zu einer Staatsideologie, die dann den Bürgerbegriff immer wieder der Staatsideologie subsumierte. Ich wiederhole das nochmal, denn das ist ein zentrales Moment für meinen Begriff des Autoritären. In dem Moment wurde Zionismus sozusagen seine Erfolgsgeschichte geworden war. Er hatte es geschafft, einen Staat zu gründen, das war ja sein Ziel. In dem Moment verdinglichte er sich auch dahingehend, dass er als Käseglocke, mehr oder weniger, alle Israelis, die sozusagen innergesellschaftlich ja die freiesten sind, gehen Sie mal durch Tel Aviv, dann werden Sie sehen, was freie Individuen sind. In dem Moment aber, wo es an die Grenzen, nämlich die Hinterfragung dieses Kollektivs, die Hinterfragung dieses Staates, die Hinterfragung des Beschlusses zu Kriegen zu gehen, die Hinterfragung auch bestimmter demografischer Entwicklungen, die Hinterfragung auch der Frage, ob das überhaupt eine gerechte Gesellschaft ist, das ist ja eine zutiefst zerrissene und heterogene Gesellschaft ist, in dem Moment sind die Grenzen ganz autoritär und zwar so autoritär, dass jeder, der sie versucht zu übertreten bzw. ein Tabu zu brechen, sozusagen dann ausgegrenzt, ausgeschlossen wird. In dem Moment sind die Grenzen durch den Zionismus bzw. die Nicht-Hinterfragung des Zionismus gesetzt. Ich würde sagen, dass alle die Institutionen, der Zionismus mehr oder weniger als Staatsinstitution bzw. gesellschaftliche Institution etabliert hat, mittlerweile die Instanzen sind, die das Autoritäre der israelischen Gesellschaft ausmachen, beispielsweise das Militär. Es ist ein Tabu-Moment, dass es nirgends zu keiner Zeit zu hinterfragen galt. Die Leute, die am allerkritischsten denken können, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, halten ein in dem Moment, wo es um die Frage des israelischen Militärs geht. In dem Moment, wo beispielsweise eine Idee aufkommt, dass vielleicht der Frieden tendenziell zu einer binationalen Struktur führen könnte, oder machen wir es mal moderate, zu einer konföderativen Struktur von Israel, Palästina und Jordanien und so weiter, erschaudert das autoritäre zionistische Herz im Sinne, das ist nicht übertretbar. Ich sage das nicht, weil Israel da einzigartig ist, sondern weil da ein Stück Anachronismus sich mittlerweile verfestigt hat, der schwerwiegende Folgen hat für die politische, für die gesellschaftliche und für die gesamtideologische Ausrichtung der israelischen Gesellschaft. Ich glaube, dass das Problem darin liegt, dass das, was ich vorhin versuchte anzudeuten, dass nämlich ein hochmodernes Projekt, der Zionismus war ja ein hoch und ist ein hochmodernes Projekt, von vornherein eine archaische, atavistische, biblisch sich verstehende Matrix zugrunde hatte. Und dieses zutiefst Vormoderne, mit diesem zutiefst Modernen, der technologisch allerentwickelste Staat, war eine gleichzeitigen autoritären Grenzsetzung dessen, was man überschreiten darf oder nicht überschreiten darf. Und da wird übrigens der Holocaust immer wieder rangezogen. Denn wenn wir das überschreiten, ist ja der Holocaust sozusagen dann wieder um die Ecke. Dass an diesem Moment auch für mich es sehr, wie soll ich sagen, fruchtbar war, mit dem Begriff des autoritären Charakters bzw. des Autoritären in der israelischen politischen Kultur zu arbeiten. Die meisten meiner Arbeiten, die eine Ideologiekritik der israelischen Gesellschaft zum Inhalt haben, operieren mit diesen drei Momenten. Frage der Funktion des Holocaust in dieser politischen Kultur und die Frage einer kulturindustriell sich vermittelnden autoritären Ausrichtung, auf den Begriff von Staat und Gesellschaft. Das Ganze ist deshalb möglich, weil, und hier komme ich wieder auf die Ausgangsaussage zurück, und dann können wir wirklich dann jetzt endgültig in die Diskussion übergehen, weil eben das gesamte Projekt des Zionismus, einschließlich die Gründung des zionistischen Staates, und ich hoffe, dass Sie verstehen, dass ich von einem Staat rede, in dem ich lebe und leben will. Also Sie haben in mir keinen Antizionisten. Sie haben in mir zwar keinen Zionisten, aber Sie haben in mir keinen Antizionisten. Das soll von vornherein geklärt sein, ja. Weil es in diesem Projekt es zu einem Staat gekommen ist, der letztendlich aus der Negation heraus bestimmt worden ist. Denn im Gegensatz zu den allermeisten Nationalstaatsgründungen, die es in Europa gegeben hat, und die waren ja sehr heterogen. Die revolutionäre Staatsgründung Frankreichs ist nicht zu vergleichen mit der antirevolutionären Deutschlands. Die evolutionäre Entwicklung in England ist nicht zu vergleichen mit der Verspätung, die es beispielsweise in Italien gegeben hat. Aber einen gemeinsamen Nenner haben diese Staaten alle gehabt, allesamt. Den gemeinsamen Nenner, den sie gehabt haben, war, dass es ein Territorium gab, auf dem sich ein Kollektiv seit Hunderten, manchmal Tausenden von Jahren mehr oder weniger entwickelt hatte, bis es eines Tages dann beschloss, dass es sich dann national oder in dieser oder jener Art und Weise dann konstituierte. Im Falle des Zionismus, das war ja meine Grundthese, musste das aus dem Negativen herausgearbeitet werden. Es war die Negation der Diaspora, die dann erst das Land erobern und dann die Gesellschaft zusammentrommeln musste, damit überhaupt der Staat erst errichtet werden kann. Dieses Moment des Negativen hat sich auch ideologisch festgehalten. Dieses Moment des Negativen erhält sich weiterhin als das Grundmoment der Ideologie im Sinne einer Verfolgungsgeschichte, als ein Grundmoment der Ideologie als die Holocaust-Geschichte und als ein Grundmoment der Ideologie im Sinne der Sicherheitsfrage. Solange man von außen bedroht ist, ist man nach innen hin koalitiv. Würde man das jetzt aufdröseln wollen, würde das bedeuten, dass man mehr oder weniger sich mit den inneren Widersprüchen, inneren Aporien auseinandersetzen muss. Es wird höchste Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das sage ich jetzt, wie gesagt, als einer, der zutiefst von seinem eigenen Land bedroht ist. Aber solange es diese negative Funktion der Kohäsion, diese Kippfunktion von außen gibt, ist das nicht zu machen. Einer, der versucht hatte, das aufzudröseln, ist ja bekanntlich umgebracht worden. Ich rede von Yitzhak Rabin im Jahre 1995. Von Sharon wollen wir lieber nicht reden. Und damit, wenn man von Sharon redet, muss man dann seine Vorträge dann beenden. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Herr Zuckermann, für diesen beeindruckenden Vortrag. Vor allen Dingen auch deshalb beeindruckend, weil Sie über eine Stunde vollkommen frei, ohne Manuskript, ein sehr komplexes Thema analytisch klar auseinandergelegt haben und damit auch, denke ich, ein wichtiges Motiv exemplarisch beleuchtet haben in Adornos Arbeiten, nämlich dass zentrale Theoreme doch immer aus der Sache selbst, aus sozusagen historisch konkretem Erfahrungsmaterial herausgearbeitet worden sind. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich eröffne die Diskussion. Ja, bitte. Nein, Entschuldigung, tut mir leid, das war vor Ihnen. Nein, entschuldigen Sie. Machen Sie es nur so. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, wenn es auch so scheinen mag, dass Adorno dieses Verdikt über die Möglichkeit nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, widerrufen hat. Expressis Verbis hat das getan in der negativen Dialektik. Scheint mir, dass er es nicht getan hat. Er schreibt an anderer Stelle einmal über Musik: Man kann sich eines gewissen Lächelns nicht erwehren, wenn der erste Ton erklingt. Er schreibt in der ästhetischen Theorie: Alle Werke sind gescheitert. Es ist nur die Frage, mit welcher oder aus welcher Dignität sie es getan haben. Und mir scheint, dass er das im Blick hatte in Bezug auf Kunst, was Sie eben dargestellt haben, auch in Bezug auf den Zionismus. Denn wenn das Ich sich selber setzt, ist es bereits in hybrider Weise verloren und äußerst problematisch. Ja, das ist das. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Und ich habe auch versucht, nachdem ich gesagt habe, hier hatte was widerrufen, ich sagte auch schmallippig widerrufen und sagte nachher, einige Zeilen, nachdem er das tut, in der negativen Dialektik, zeigt er auf, Kultur geht nicht, Barbarei geht nicht, Schweigen geht nicht, irgendwas muss doch gehen. Und weil die Welt vor Adorno und nach Adorno immer über die Köpfe der Philosophen, unter anderem eben als Eulen der Minerva, dann sozusagen dann ihr Eigenwerk dann tun, ist die große Frage, was machen wir denn damit? Ich möchte mal vielleicht drei Momente des politisch bei mir, die Beziehung von Politik und Kunst vielleicht mal hier kurz reflektieren. Oder nicht reflektieren, sondern darstellen. Es gibt die eine Möglichkeit, dass Kunst von vornherein sich der Politik gibt. Also in totalitären Staaten beispielsweise, wo sie von den Anspruch überhaupt noch an Autonomie zu wahren von vornherein aufgibt, beziehungsweise sich dessen begibt und von daher die Politik siegen lässt. Ich meine übrigens, dass das ja auch seine Auseinandersetzung mit Benjamin gewesen ist in den 30er Jahren, wo Benjamin sagt, wir wollen nicht eine Ästhetisierung des Politischen, sondern eine Politisierung des Ästhetischen. Und Adorno sagt, oh, an dieser Stelle wird es dann gefährlich, reicht man den Finger, wird dann die ganze Hand und so weiter aufgefressen. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich die Möglichkeit, die auch kein großer Liebling von Adorno, Brecht betrieben hat oder beziehungsweise eine Jahrtausende alte Theatergeschichte oder Schauspielgeschichte, eben dass Politik zum Thema, zum Gegenstand der ästhetischen Auseinandersetzung wird, also von den alten hellenistischen Dramen über die Königsdramen Shakespeares bis hin zu Brecht ist natürlich das eine Möglichkeit. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist die adornistische, aber die ist eben für Normalsterbliche nicht zu ertragen. Das ist die, wo er sagt, indem Kunst sich des Politischen entsagt, wird sie politisch. Das heißt also, das nicht bewusste Umsetzen vom Politischen, ohnehin nicht die bewusst proklamierte Aussage des Politischen, sozusagen das Autonome, das das radikal andere anbietet, eben das andere einer tendenziell oder potenziell befreiten Gesellschaft, wird dieses Gegenangebot, oder wenn ich das mal so nennen darf, dieser Gegenentwurf, wird dann zutiefst politisch. Damit kann weder mal Unteroffizier Militär noch, glaube ich, 99% der Menschen leben. Das heißt, sie brauchen die Vermittlung und diese Vermittlung wird an dieser Stelle dann eine Vermittlung, wo sozusagen die Katharsis dann das ihre tut, wo dann die Begegnung mit Auschwitz nicht. Sie haben also vollkommen recht. Er meint, dass es nicht darstellbar ist, aber er kann uns ja eigentlich nichts anbieten als die Reflexion darüber, dass es nicht möglich ist. Aber inzwischen läuft die Welt weiter und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und meine große Frage heute auch in der israelischen Kulturlandschaft, gibt es eine Möglichkeit, eine subversive Möglichkeit, nicht nur zu reflektieren, sondern auch eine Darstellung zu wagen? Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Das ist das, ja, ja, genau, ja. Ja, ich sehe das genauso wie Sie. Ja, ja. Christoph Türke, ich stehe noch ganz unter dem Eindruck Ihrer Ausführungen, Herr Zuckermann. Möchte anknüpfen an der Erwähnung des von Ihnen sogenannten Hollywood-Schinkens, Holocaust. Ich hatte damals den Eindruck, dass in Deutschland, also in Westdeutschland jedenfalls, überhaupt erst nachdem dieser Film herumgegangen war, der Begriff Holocaust sich durchgesetzt hat. Leider. Erste also Frage, Begriff, ist das in Israel auch so gewesen oder wie geht man damit sprachlich um? Spricht man dort von Holocaust oder spricht man von Shoah? Und das, glaube ich, ist nicht ganz egal. Es ist ja so, dass Holocaust kein jüdisches, kein hebräisches, sondern ein griechisches Wort ist. Überdies ein sakrales Wort, das Ganzopfer, ganz verbrannt, heißt es ja wörtlich übersetzt. Und ich habe den Eindruck, dass das Wort selber schon die Reaktion enthält, die Sie an diesem israelischen Soldaten festgestellt haben. Nun kann ich mich damit identifizieren oder ich kann mich einbinden. Ist es nicht so, dass das Wort selber schon, indem es eine Sakralhandlung aus dem Massenmord macht, ein Opfer, und Opfer haben immer den Aspekt der Sinnstiftung, selbst schon diese Einbindung suggeriert? Und wir das Paradox haben, dass ein Hollywood-Film eine Sprachregelung, eine sinnstiftende Sprachregelung eingeführt hat, die sich weltweit durchgesetzt hat. Ich glaube, das ist eine immens wichtige Bemerkung, die Sie gemacht haben. Natürlich hat Hollywood die sakrale Sinnstiftung gemacht. Das ist ja die moderne Religion. Ich meine, die Götter von Beverly Hills, das sind ja nun mal die heutigen Götter. Worum es geht, ist das Problem, dass mit dem Holocaust erstmal eine nicht-jüdische sakrale Sinnstiftung gemacht worden war. Aber der Begriff Shoah ist ja nicht minder problematisch. Der Begriff Shoah, Katastrophe, meint ja auch eine Katastrophe, die noch bis zum heutigen Tag von orthodoxen Juden verwandt wird, beziehungsweise Churban, das heißt also der Untergang, wo die Sinnstiftung über das Göttliche vermittelt wird. Sie wissen ja, wie die Auslegung der orthodoxen Juden des Holocaust ist. Während der Zionismus, wie ich sagte, die Shoah als ein konstitutiver Moment für die Errichtung des Staates Israel ansieht, interpretiert das orthodoxe Judentum, also das antizionistische orthodoxe Judentum, den Holocaust als die Bestrafung Gottes des jüdischen Volkes für zwei Erzsünden, das es begangen hatte. Die eine Sünde, dass es den Weg der Aufklärung, das heißt der Haskalah, gegangen sei. Und die zweite Sünde, dass er den Weg des Zionismus gegangen ist, mithin also eigenmächtig einen Staat Israel gründen wollte. In dem Moment, wo man versucht, Sinn zu stiften, ob nun mit Holocaust oder mit Shoah, hat man im Grunde genommen schon das Sinnlose, auch das Nicht-Sagbare dieses Sinnlosen, weil es eben keinen Begriff hat, das Begrifflose, das Unsägliche, im Grunde genommen schon verraten. Das, wovon ich gerade gesprochen habe, war die Tatsache, das war auch die Antwort auf Ihre Bemerkung eben, dass obwohl wir das in einem Adorno-Seminar sagen können, Menschen aber mit diesem Sinnlosen offenbar nicht leben können. Das heißt, sie brauchen diese Vermittlung. Und dann erhebt sich die Frage, welche Art der Vermittlung? Sie begann gerade ihre Ausführung bzw. ihre Aussage mit dem Satz, ich glaube, erst seit damals fing man an, sich mit dem Holocaust zu befassen. Also nicht nur der Begriff ist in die Welt gekommen, sondern damals begann die große Masse. So, und dieses Argument höre ich immer wieder von großen Vertretern, nicht von Ihnen, aber von großen Vertretern der Kulturindustrie, aber so ist das doch an die Leute herangetragen worden. Ich möchte jetzt dazu ein folgendes Beispiel geben. Der zweite große Hollywood-Schinken war Schindlers Liste. Schindlers Liste von Spielberg hat auch wiederum, auch in Israel, wirklich also für ein Riesen-Eklat im positiven Sinne gesorgt. Und die Frage war, geht das an? Und die Antwort war von sehr vielen, auch zum Teil von Holocaust-Überlebenden, ja, so vermittelt man aber, was eigentlich gewesen ist. So, und jetzt folgende Episode. Dieser Film Schindlers Liste ist auch in irgendeinem amerikanischen Staat, ich glaube es war in Oakland, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ausgestrahlt worden. Und eine Gruppe von schwarzen Jugendlichen, die dort saß, fiel auf, weil sie jedes Mal, wenn es zu Gewalttaten gegen Juden kam, aufjohlte. Man nahm im ersten Moment an, dass es sich um einen schwarzen Antisemitismus handelt, der relativ neu ist. Es gab ja einen schwarzen Antisemitismus in den 50er und 60er Jahren nicht, aber der ist dann entstanden aus Gründen, die zu erörtern wären. Und interviewte diese jungen Leute und es stellte sich heraus, es hat gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Was sie getan hatten, sie haben diesen Film als ein Action-Movie dekodiert. So, und jetzt kommt beides. Erstens waren die schon total von den Action-Movies so vollgehauen, dass sie nicht fähig waren, selbst diesen Film nicht als Nicht-Action-Movie zu dekodieren. Aber, und das ist für mich das eigentliche Besorgniserregende, gab es eine objektive Struktur in Schindlers Liste, die im Grunde genommen, ohne dass Spielberg davon was wusste, im Grunde genommen ein Action-Movie dort konstruiert hatte? Ist dieser Film so konstruiert, dass er nach denselben Mustern, die auch im Action-Movie arbeiten, auch in diesem Film und deshalb wirkmächtig werden konnte? Nicht nur, weil die Leute schon da präpariert waren von ihren Rezeption und Perzeption, sondern was etwas im Objekt selbst so angelegt war. Das heißt also, wenn dieses Argument erklingt, aber so wissen die Leute wenigstens oder so erfahren die Leute oder so werden sie informiert, möchte ich gerne wissen, worüber werden sie informiert? Was wissen sie eigentlich? Was haben sie begriffen? Was hat dieser junge Offizier begriffen, als er sagte, damals Ende der 70er Jahre, jetzt habe ich ihn endlich begriffen, den Holocaust? Und von daher ist Ihre Bemerkung darüber, dass das sakrale Moment als Sinnstiftung im Grunde genommen etwas noch viel Schlimmeres als das, was Sie gerade angedeutet haben, nämlich die Tatsache, dass das Bedürfnis der Leute nach Sinnstiftung sich nicht jetzt im Sakralen, das wäre noch zumindest etwas, wo wir sagen können, okay, dann haben Sie die Distanz, sondern im allerprekärsten, im alleralltäglichsten, im allerfungibelsten im Grunde genommen. Action-Movie von Bruce Willis und Schindlers Liste sind dann sozusagen austauschbar, dass da diese Vermittlungsstrukturen mittlerweile Eingang gefunden haben. Ich glaube, es gibt heute keine Nische, die ich kenne, also wenn ich über Kulturindustrie geredet hätte, hätte ich darüber vor allem geredet, keine Nische, wo das nicht mittlerweile Eingang gefunden hatte. Und die Holocaust-Darstellung ist nur eine von vielen. Was ich nur ergänzen wissen wollte zu dem, was Sie gerade sagten, es war nicht nur der Holocaust, denn der Begriff Holocaust wird in Israel nicht verwandt, sondern der Begriff Shoah. Aber dass der Begriff Shoah nicht weniger prekär ist als der Begriff Holocaust, obwohl die Leute, die irgendwie, die guten Menschen in Deutschland, wenn sie politically correct sein wollen, da sagen sie Shoah statt Holocaust, das ist ein mindestens genauso prekärer Begriff. Eben deshalb, weil ein Moment des Sakral-Theologischen hat und weil es ein Moment der Sinnstiftung darstellt. Und zwar im Sinne der Katastrophe, die nicht nur phänomenologisch verstanden wird, sondern im Sinne auch eines Vorwaltens, eines außerhistorischen, einer außerhistorischen Macht. Ja, weitere Wortmeldungen? Wenn das im Moment nicht der Fall ist, würde ich gerne eine Frage stellen. Müsste man nicht dieses Argument, was eben bezüglich der Bezeichnung Holocaust, also wenn ich das mal so krass sagen darf, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung ist ja in unserem Land häufig in einer Weise geführt worden, dass es immer die anderen waren und sozusagen, dass die Voraussetzung, dass diejenigen, die die Diskussion führen, das Tätervolk sind, tendenziell getilgt worden ist. Also wenn ich mich erinnere, zum Beispiel ist uns auch Kulturindustrie von den Massenmedien gewissermaßen in emanzipatorischer Absicht, in Anführungszeichen, am 8. Mai 1995 dringend anempfohlen worden, das für einen Tag der Befreiung zu bezeichnen. Das wäre nur dann adäquat gewesen, wenn die Deutschen sozusagen von Marsmenschen oder irgendwelchen gefesselt worden wären an den Faschismus, aber eigentlich hätten befreit sein wollen und sozusagen nicht selber. Also es ist einfach die Verleugnung der Grundtatsache der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert, dass die Deutschen Hitler an die Macht gewählt haben und nicht in der Lage waren, im Verlaufe dieser fürchterlichen 12 Jahre ihn aus eigener Kraft zu beseitigen. Das sind sozusagen schlicht und einfach die beiden Grundtatsachen. Und das ist, wenn man dann sagt, Tag der Befreiung, ist das eine Verharmlosung, schlicht und einfach. Darf ich gerade noch, könnte man nicht dieses Argument, die Bezeichnung, die adäquate Bezeichnung wäre in meinen Augen, schlicht und einfach, wie man vor der Seifenoper aus Hollywood gesagt hat, ich glaube es war 1976 die Ausstrahlung im deutschen Fernsehen, wenn ich mich recht entsinne, oder 77, wäre nach wie vor Massenvernichtung der Juden. Ja. Selbst Massenmord ist eigentlich schon, denn Ermorden, dazu gehört ein personales Verhältnis, das war ja gar nicht da. Ja. Es war eigentlich Massenvernichtung, soziologisch gesehen. Und das wäre weiterhin die adäquate Bezeichnung in meinen Augen, die man auch ertragen muss. Und wenn Sie das jetzt konfrontieren mit der Logik des sogenannten Holocaust-Denkmals oder Mahnmals, da hat es ja lang in Berlin, dann könnte man ja, wir haben das ein bisschen, Herr Löhr war beteiligt da, studiert in unseren Zusammenhängen, ich will es mal auf ein einfaches Gleichnis bringen, mir ist das so vorgekommen, als ob, obwohl das schon ein sozusagen unerträgliche Vereinfachung ist, aber das wäre ungefähr so, wie wenn eine Familie, deren Sohn die Tochter des Nachbarn mit tödlichem Ausgang vergewaltigt hat, in ihrem Vorgarten ein Denkmal für diese Tochter errichtet. Das wäre sozusagen schlicht hätte auch eine Verleugnung an sich. Also setzt sich nicht dieses Moment da fort und kann man nicht auch da einen Aspekt von Kulturindustrie feststellen? Es ist ja nicht zufällig, dass sich die Hauptbetreiberin dieser Kulturindustrie, ich glaube Elisabeth Schulze mit bürgerlichem Namen, Lea Roche nannte. Das gehört ja zu dem ganzen Komplex dazu. Eine weitere Frage, wenn ich die noch stelle, was die Moment, Logik ich vergesse, was Sie bisher, also ich sage das erstmal nachher, können Sie. Ja, also im Großen und Ganzen stimme ich Ihnen nicht nur zu, sondern würde das auch gerne noch mal befestigen wollen. Allerdings auch mit der Einwand, dass man da natürlich ein Gegenangebot machen müsste. Massenvernichtung der Juden oder Vernichtung der Juden ist nicht ökonomisch. Leute leben in einem Zeitalter, wo sie Schlagworte brauchen. Das heißt, sie müssen also ein kurzes Wort haben, wenn man sagt, nicht nur Massenvernichtung der Juden, sondern das Massenvernichtung des europäischen Judentums. Jetzt sagen Sie statt Holocaust erstmal Massenvernichtung des europäischen Judentums, dann haben Sie ein Kommunikationsproblem. Die Verharmlosung liegt im Grunde genommen schon, wenn ich das jetzt mit Adorno sagen darf, schon in der Benennung überhaupt. Also es gibt im Grunde genommen keine Benennung, die nicht schon ein Stück Verharmlosung wäre, weil sie schon ein Stück Verdinglichung ist. Von daher erhebt sich die Frage, ob man sich über etwas einigen kann. Nur in der Antwort auf Herrn Türk habe ich gerade versucht zu sagen, dass wenn man gerade einen Begriff wie Holocaust nimmt oder den Begriff Shoah, dass man sich über etwas geeinigt hat, das natürlich schon ein Stück Ideologiecharakter hat, unabhängig davon, dass immer die Verdinglichung durch die Benennung stattfindet. Zum Problem von Befreiung oder Niederlage. Der Habermas hat mir das im Jahre 95, der hat dort damals den Ehrendoktortitel gekriegt und hat mir also damals bei einem Abendessen erzählt, dass es folgendermaßen gelaufen ist. Der Diskurs war ja nicht, ob Befreiung gut ist oder nicht gut, sondern es gab ja diejenigen, die von Niederlage reden wollten, es gab ja diejenigen von Befreiung und Kohl musste jetzt sozusagen jetzt Schiedsspruch mehr oder weniger politisch schaffen. Und Kohl, so hat das Habermas analysiert jedenfalls, sagte dann, okay, Befreiung, aber es ist das letzte Mal. Das heißt also, selbst Befreiung kann noch ein emanzipatives Moment haben im Vergleich zu dem Begriff der Niederlage. Und von daher ist für mich auch die Frage wiederum, es ist nicht eine Frage der Benennung, sondern eine Frage des Erinnerns. Und von daher zu Ihrer Denkmalsfrage. Ich bin strikt gegen dieses Denkmal in Berlin. Aus dem ganz einfachen Grund, weil für mich Erinnern, weil ich eben meine, dass man sich an Auschwitz nicht erinnern kann. Das gilt übrigens nicht nur für uns, sondern es gilt auch für die Überlebenden. Auch die können sich an Auschwitz nicht erinnern, denn das ändert sich ja fortwährend. Mein Vater mittlerweile erinnert Auschwitz auch über meine Bücher. Das heißt also, weil sich das ja fortwährend ändert, ist für mich im Grunde genommen die einzige Möglichkeit zu erinnern, die Erinnerung des Opfers im Stande seines Opferseins. Ich wiederhole, die Erinnerung des Opfers im Stande seines Opferseins und wenn Sie das komplementär haben wollen, die Erinnerung des Täters im Stande seines Täterseins. Und das kann ja nichts Statisches sein, das kann nichts Betonhaftes sein, das kann nichts irgendwas sein, auf das man etwas projiziert, sondern es muss eine dynamische politische Praxis sein. Es muss eine dynamische gesellschaftliche Praxis sein. Es muss einfach eine andere Gesellschaft her. Ich glaube, das ist auch das, was Adorno immer meint, dass die Grundstrukturen dessen, was Auschwitz gezeitigt hat, noch nicht aus der Welt geschaffen sind. Und von daher im Grunde genommen nur emanzipativ gedacht werden kann, wenn man politisch emanzipativ, wenn man gesellschaftlich emanzipativ denkt. Das heißt Dynamisierung der Erinnerung und nicht ihre statische Betonisierung. Da aber andere in diesem Land von der Verbetonisierung, die Fußballfeldgroße Verbetonisierung eines Berliner Grundstücks gesprochen hat, möchte ich mich von ihm auch dezidiert distanziert haben. Ich habe mit Martin Walser nichts am Hut. Wenn ich sage, ich bin gegen das Denkmal und die Betonisierung, wenn Martin Walser sagt, er ist gegen das Denkmal und die Betonisierung, sind zwei ganz verschiedene Positionen, die dasselbe sagen. Wenn er von Instrumentalisierung redet und ich von Instrumentalisierung rede, reden wir aus ganz unterschiedlicher Position. Ich hoffe, dass das auch klar geworden ist. Sie hat noch eine Frage. Ja, wenn ich. Ich hätte noch mal eine Frage, die an Ihren, also einerseits an diesem Problem ansetzt, aber noch mal zurückkommt auf Ihre Bemerkungen zum Problem der Einzigartigkeit. Also wie genau die Einzigartigkeit von Auschwitz, Shoah thematisiert werden kann. Und hier gerade Ihre Bemerkung nochmal in Bezug zu Adorno, die Frage der Verbindung mit der gleichzeitigen Anwesenheit der Möglichkeit. Also das heißt, es ist ein Argument gegen die Einzigartigkeit. Nein. Es ist ja, vielleicht muss ich kurz erläutern, wo ich das Problem sehe und warum ich das auch in dieser Weise einführe. Das hat mich nämlich darauf gebracht, Ihre, beziehungsweise Christoph Türkes Frage zu Hiroshima und, Entschuldigung, zu Holocaust und Shoah und zum Film Shoah in den 80er Jahren und zur Diskussion um den Historikerstreit in den 80er Jahren, die ja im Grunde genommen, da spielt der Film Shoah eine gewisse Rolle drin, weil er ja auch in einer gewissen Weise die Einzigartigkeit von Auschwitz thematisiert hat, als etwas, was eigentlich nicht darstellbar ist, was eigentlich nicht zeigbar ist, wo man eine bestimmte ästhetische, also wo man diese gerade Fremdheit ästhetisch einfangen muss. Und im Zusammenhang aber mit dem Historikerstreit hat sich eine Entwicklung in Deutschland quasi durchgesetzt, wäre so meine These oder auch die Frage, die ja im Grunde genommen dann die Möglichkeit eröffnet hat, die Einzigartigkeit von Auschwitz auch historisch quasi in Distanz zu schieben und sich quasi genau mit einer Art Pyrrhus-Sieg aus dem Historikerstreit zu verabschieden, in dem Moment, wo nämlich die Möglichkeit, dass Auschwitz sich ereignet hat, dass es also quasi angelegt ist in gesellschaftlichen Strukturen und nach dem zentralen Annahmen von Adorno und Horkheimer eben nicht vorbei ist. Dass also gerade auch diese Rede über Auschwitz und den Shoah damit in Deutschland gerade auch zurückgeschoben wurde. Und ich glaube, das scheint sich auch gerade jetzt in Berlin nochmal zu ereignen. Ja. Also im Grunde genommen kommt jetzt mit dem Denkmal und auch, ich glaube sogar mit dem Jüdischen Museum in Berlin eine Entwicklung zum Ende, die sich in der Tat wirklich von Auschwitz distanziert hat, gerade weil man sie erinnert, aber weil man sie auch als etwas erinnert, was vergangen ist, was weg ist, im Grunde genommen, was einmal war und nicht mehr sein kann, so die metaphysische Hoffnung. Ja, also Ihre Bemerkung jetzt hatte mehrere Schichten. Ich möchte mit der ersten beginnen. Mit der Einzigartigkeit kann man in zweierlei Form umgehen. Man kann die Einzigartigkeit so ansetzen, dass das Einzigartige aus der Geschichte herauskatapultiert wird. Und dann wird das so instrumentalisiert, dass jeder, der auch nur den Vergleich wagt, sofort zurückgeboxt wird. Seit Jahren versuchen die Armenier in Israel, es gibt ja eine armenische Gemeinde in Israel, die Armenier ihren Völkermord, also der von den Türken an ihnen begangenen Völkermord, als Tag der Erinnerung, als Gedenktag zu etablieren. Die ersten, die immer wieder da aufschreien, sind die Leute von Yad Vashem, die sagen, es ist nicht vergleichbar. Das heißt also, diese Leute instrumentalisieren die Einzigartigkeit, um sie aus der Geschichte so rauskatapultiert zu haben, dass man sagt, dieses Einzigartige ist nie wieder erreichbar und somit leuchtet es sozusagen, wenn ich das jetzt mal rein zynisch sage, Auschwitz leuchtet jetzt sozusagen irgendwie als ein Einzigartiges, an das nichts rankommt. Es gibt einen anderen Begriff der Einzigartigkeit in dem Sinne, dass in der Tat Auschwitz ein Kulminationspunkt einer Gesamtentwicklung gewesen ist. Der Höhepunkt, Höhepunkt heißt ja auch immer der höchste Punkt einer Gesamtentwicklung, das herangezogen wird, um einen Maßstab anzusetzen, inwieweit wir uns einem solchen Punkt wieder nähern oder entfernen, ob wir dem entgegenwirken oder nicht. Das heißt also, dass es gerade ein Maßstab herangezogen wird in seiner Einzigartigkeit. Das wäre also der Weg, wie ich mit Einzigartigkeit umgehen würde. Es ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben darüber, dass man mit dieser Einzigartigkeit auch mehr oder weniger sich selbst entschulden kann, beziehungsweise das Belastende so weit von sich weggeschoben haben kann, dass man sagt, im Grunde genommen haben wir jetzt auch Auschwitz entsorgt. Übrigens, es gibt da zweierlei Strategien. Während ich für Israel immer wieder sage, der universalisierende Aspekt von Auschwitz muss herangezogen werden, würde ich sagen, der universalisierende Aspekt in Deutschland heißt ja auch immer eine Entjudung von Auschwitz. Und da muss das Partikulare, nämlich das spezifisch Jüdische, immer wieder betont und herangezogen werden. Also ich würde das durchaus kontextgebunden sehen wollen und nicht unbedingt, wenn man schon irgendwie damit operiert, und nicht unbedingt. Jetzt im Historikerstreit gab es ja mehrere Momente. Es gab ja einen Moment, wo immer wieder, gibt es ja schon seit den 50er Jahren, ich meine, das Argument von Nolte war ja kein neues Argument. Schon nach 45 geht man zum Heidegger und sagt ihm, du kannst jetzt nicht schweigen. Du bist ein großer Philosoph, du kannst nicht schweigen. Marcuse, der sein Doktorand gewesen war, oder Habilitant, ich weiß nicht mehr was, Marcuse kommt und sagt, du kannst nicht mehr schweigen. Und Heidegger sagt, solange wir nicht von Russland, Sowjetrussland reden, solange wir nicht vom besetzten Deutschland reden, redet er nicht über Auschwitz. Hannah Arendt, eine Jüdin, macht ja die Totalitarismus-These, die mehr oder weniger das eine mit dem anderen vergleicht. Der Vergleich von Nolte war ja kein neuer Vergleich. Seine Funktion in der zweiten Hälfte der 80er Jahre war mehr oder weniger der letzte alte bundesrepublikanische Versuch der Normalisierung. Damals war das letzte alte bundesrepublikanische Aufbäumung gegen diese Normalisierung, die natürlich auch den Seiteneffekt gehabt hat, was Sie gesagt haben, dass dadurch mehr oder weniger auch die Sache aus der Geschichte rauskatapultiert wurde. Und dann kam die deutsche Wiedervereinigung und in dem Moment meinte, okay, jetzt ist die ganze Sache endgültig behoben. Aber stellt sich raus, dass man es nie wirklich rauskatapultieren kann, weil die Neuralgie ja immer wieder da ist. Es kam dann die Mahnmaldebatte, es kam dann die Goldhagen-Debatte, es kam dann immer wieder Momente, wo sich Walser-Debatte, immer wieder hat sich herausgestellt, dass man im Grunde genommen die Sache nicht wegkatapultieren kann. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, welche Funktion es hat. Und jetzt möchte ich da dialektisch sein. Ich weiß, dass Ihr Job ist es, immer wieder nachzuweisen, dass man in Deutschland im Grunde genommen nie mit der Vergangenheit umgegangen ist. Gerade weil so viele Leute meinen, dass man sozusagen die Vergangenheit schon bewältigt hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vielleicht mit gutem Recht, denn nirgends ist eine solche Monstrosität passiert, wie gerade von Deutschland ausgehend. Aber auch selbst das wäre zu hinterfragen auf einer Ebene, die sich doch die Frage stellt, wie geht man, und jetzt mache ich ganz bewusst den Vergleich, wie gehen andere Staaten mit ihrer Kolonialvergangenheit um? Wie geht man mit Völkermorden um in anderen Regionen der Welt? Wie geht man im Grunde genommen mit der Vergangenheit, wo sie auch mit einmal sich herausstellt als eine kollaborierende Vergangenheit und so weiter und so fort. Allein die Tatsache, dass Österreich sich bis zur Waldheim-Affäre als erstes Opfer des Nationalsozialismus darstellen konnte. Wenn ich also das alles betrachte, muss ich sagen, und da bin ich doch einer, der von der 68er-Bewegung kommt, es ist damals in der zweiten Hälfte der 60er Jahren doch etwas in die bundesrepublikanische politische Kultur reingekommen. Das war nicht Auschwitz, aber das war immerhin der Faschismus und der Nationalsozialismus, das doch irgendwie eine Art Auseinandersetzung gezeitigt hatte. Dass diese Auseinandersetzung dann eine innere Dynamik schuf, die dann immer wieder dann den alten Theoretiker des Faschismus Nolte dann zum großen Relativierer hat werden lassen, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber es gab ja eine Tendenz des Versuchs der Auseinandersetzung. Lassen Sie sich das nicht nehmen. Ich meine, immerhin ist das ja in dieser politischen Kultur hier geleistet worden. Ich glaube, das Problem, mit dem wir uns heute auseinandersetzen müssen, ist das Problem, das Kozelek, glaube ich mal, bezeichnet hat, in dem Moment, was das Geschichtsereignis zur Geschichte wird. Also die letzten Protagonisten der überlebenden Generation und die letzten Protagonisten der sogenannten Tätergeneration werden ja innerhalb also in einer absehbaren Zeit nicht mehr da sein. Und sich, für mich in Israel stellt sich immer wieder die Frage, was wird das für das Gedenken oder die Erinnerung bedeuten? Und Herr Oevemann hat also in meiner Doktorarbeit erwähnt, also damals habe ich mich mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt und eines der hebräischen Bücher, die ich dann geschrieben habe, war die Geschichte der Geschichtsschreibung der Französischen Revolution und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Französische Revolution gegeben hat, sondern es hat 200 Jahre Geschichtsschreibung der Französischen Revolution gegeben. Ich glaube, dass wir vor diesem Problem jetzt mit dem Holocaust stehen. In Israel parzelliert sich diese Erinnerung mittlerweile. Aschkenasische Juden reden darüber ganz anders als orientalische Juden. Aus Russland eingewanderte Menschen ganz anders als die Alteingesessenen. Die in Israel lebenden Araber ganz anders als die Juden. Orthodoxe Juden, wie ich gerade versucht darzustellen, haben ganz andere Interpretationen des Holocaust als säkulare Juden und so weiter und so fort. Ich glaube, die große Herausforderung wird nicht sein, ob das jetzt aus der Geschichte rauskatapultiert wird, sondern wie kann... Ja, lassen Sie mich jetzt mal, also ich schieße mir jetzt ins eigene Bein. Lässt sich überhaupt eine verbindliche Erinnerung des Holocaust heute noch aufrechterhalten, anders als die, die unentwegt die Unerinnerbarkeit von Auschwitz sozusagen dann zu einem Grundproblem thematisiert und somit eine dynamische politische Kultur, die allein sich auf das Postulat, das ich vorhin erwähnte, nämlich, dass es nie wieder geschehe und dass man auch im Stande der Unfreiheit sich damit auseinandersetzt. Ich wüsste nichts anderes. Ich weiß eigentlich im Moment nichts anderes, denn wenn wir anders denken, wird es immer wieder dazu kommen, was Sie gerade dargestellt haben. Und die Historikerdebatte wird nicht die letzte sein. Ich war im Wissenschaftskolleg im Jahre 98, als im Dezember 98 Hans-Ulrich Wehler, ein zentraler Mann des deutschen Linksliberalismus, ein Mann, der doch immerhin die progressivste Geschichtsschreibung mit der Bielefelder Sozialgeschichte, ein Mann, der sich auch immer wieder involviert hat, als es ging um seinen Doktorvater, Theodor Schieder, und seinen Genossen, Volksgenossen könnte man schon fast sagen, Werner Conze ging, hat der Mann am Wissenschaftskolleg im Dezember 1998 eine knallharte Nazi-Apologie abgeliefert. Also das sind die Neuralgien, von denen ich rede. Und die große Frage ist dann, wie wird das rezipiert? Und wenn das nicht immer wieder rezipiert wird, indem man auch reflektiert, dass da im Grunde genommen etwas reinkommt, das etwas mit Projektion zu tun hat, mit Entschuldung zu tun hat, mit dem Versuch, normal zu werden zu tun. Also ich meine, Sie wissen doch, dass Deutschland und Israel wohl die einzigen Gesellschaften in der Welt sind, wo die Leute unentwegt rumbrüllen, wie normal sie seien. Es gibt kein anderes Land in der Welt, wo so dauernd postuliert wird, jetzt sind wir endlich normal geworden. Und man muss ja immer anfangen zu zweifeln. In dem Moment, wo Menschen brüllen, dass sie normal sind, weiß man erst, wie durchgeknallt sie sind. Und ich glaube, das Problem liegt darin, dass nur solange im Grunde genommen die Auseinandersetzung damit nicht auf eine Bahn gelaufen ist, wo sie sozusagen das Anormale sozusagen als eine Reflexionsmatrix mit einnimmt, wird es immer wieder zu solchen Neuralgien kommen. Vorhin hatte sich, glaube ich, noch jemand, ein Herr in der Mitte irgendwo gemeldet, oder? Wie? Wenn nicht, also wollen Sie mal, ja, und Sie, Herr Böhm. Ja. Nur ganz kurz, diese Instrumentalisierung. Wenn Sie sich erinnern, wie unser verehrter Herr Verteidigungsminister Scharping erklärt hat, wir müssen den Balkan bombardieren, damit Auschwitz sich nicht wiederholt. Und dass George W. und U. hätte ich am liebsten mit YOU geschrieben, sagt, sich das KZ-Gelände zeigen lässt, dann die Tränen mehrfach vor der Kamera wegwischt oder wenn es imaginäre sind, der tut jedenfalls so und dann sagt, die Achse des Bösen muss vernichtet werden, damit Auschwitz sich nicht wiederholt. Als Adorno noch lebte, wich man aus, dem Thema. Nicht? Und jetzt wird es in dieser zynischen, perversen Art, pervers ganz wörtlich, nicht herumgedreht, benutzt und instrumentalisiert. Ich habe vor einem Jahr in einer Aufführung von Peter Weiß die Ermittlung gesehen, das endete mit der Bach-Kantate »Es ist genug«. Und man muss den Text kennen, »Es ist genug, o Gott, dass ich dich gesehen habe«, nicht »Jetzt reicht's«. Nicht, das wäre noch etwas anderes. Vielleicht, Herr Böhr, wenn Sie... Ja, Herr Zuckermann, Sie haben ja hier doch einiges gesagt, was wahrscheinlich nur Sie in diesem Raum haben sagen können, weil in diesem Bereich natürlich manches nur sagbar ist, wenn man selbst mit auf dem Spiel steht. Also dafür vielen Dank erstmal. Und jetzt mehr etwas Allgemeineres, was sich wieder mit dieser Dialektik des Singulären und des Allgemeinen beschäftigt. Man kann ja den Ausdruck aus Holocaust als Namen verwenden, nicht? Dann bezeichnet er ein einzelnes Ereignis und jedes geschichtliche Ereignis kann sich nicht wiederholen, nicht? Dann ist die Sache sozusagen festgeschrieben. Wenn man aber andererseits sagt, etwas derartiges soll sich nicht wiederholen, wie eben ja Adorno offenbar auch gemeint hat, dann ist man schon gezwungen, auch Verallgemeinerungen herzustellen. Aber die werden natürlich sehr problematisch. Und auf zwei dieser Probleme möchte ich hinweisen, und zwar schon bei Adorno. Also das eine ist überhaupt der Begriff Masse, der Ausdruck Masse, der ja auch hier Massenvernichtung und diese Behauptung, dass also auch der Tod massenhaft stattgefunden hat, der ist natürlich von außen gesehen. Für die Betroffenen ja nie. Und insofern glaube ich, dass also eine der wichtigsten Erinnerungsarbeiten daran ist, dass man eben die einzelnen ermordeten Personen, soweit es irgendwie geht, eben aus dieser Massenhaftigkeit herausholt. Und da wird ja auch viel Arbeit geleistet, das finde ich gut. Im Yad Vashem gibt es zum Beispiel bei dem Mahnmal für die ermordeten Kinder diese Einrichtung, dass das sind, glaube ich, 1 Million, dass der Reihe nach alle vorgelesen werden, zu allen gesagt wird, wer das war. Also das wäre eine Möglichkeit, also diesen Begriff der Masse, der sozusagen eine nachträgliche Vernichtung darstellt, entgegenzuarbeiten. Das war der eine Punkt. Der andere bezieht sich auf das, was Sie auch wieder über den autoritären Charakter gesagt haben. Natürlich gibt es viele Faktoren, die zu Auschwitz geführt haben und vielleicht auch der autoritäre Charakter. Aber das finde ich, wenn man das isoliert, dann wird es sehr, sehr problematisch. Und es ist bereits bei Adorno problematisch. Das ist ja diese Sache, dass er im Grunde Faschismus und Amerikanismus ziemlich in Analogie gesehen hat und dass seine Studie über den autoritären Charakter ja die sogenannte F-Skala enthält. Das heißt, das muss man sich doch mal klar machen, dass also die Skalierung der Tendenz zu autoritärem Verhalten Faschismus-Skala genannt wird. Und seine Probanden sind Amerikaner gewesen. Nicht? Was hat Adorno da im Grunde schon gemacht? Also das finde ich, finde das sehr problematisch. Ich meine, natürlich hat Adorno auch das Gegengift selber mitgeliefert. Es gibt in den Minima Moralia ein Textstück, wo er sich damit auseinandersetzt, dass viele Leute den Hitler als Paranoiker bezeichnen. Und da sagt er, das bedeutet überhaupt nichts. Es kommt auf den Kontext an, nicht? Es gibt viele Paranoiker und das kann nicht die Ursache sein, nicht? Es ist damit nichts erklärt. Und das ist ähnlich auch mit dem autoritären Charakter, nicht? Also ich finde, man darf das nicht isolieren, diesen Faktor, obgleich er sehr wichtig ist. Und leider hat eben Adorno in gewisser Weise dem schon vorgearbeitet, indem er eben seine Skala, Faschismus-Skala genannt hat. Die A-Skala und die F-Skala muss man schon noch unterscheiden. Also die A-Skala ist die eigentlich für die Authoritarian Personality und die sind nicht identisch. Jetzt ist mir passiert, was mir immer passiert, wenn ich mehrere Fragen gestellt bekomme. Ich habe schon die erste vergessen, aber Sie werden mich gleich daran erinnern. Ich fange mit dem letzten an. Ich glaube, dass die F-Skala genannt wird, das mag wieder eine Frage der Nomenklatur sein und dass da vielleicht ein Problem liegt. Dass Adorno, ähnlich wie übrigens wie Stanley Milgram von einer anderen Warte, also diese Obedience-Disobedience-Untersuchungen, die gemacht worden sind, etwas mit einer Tendenz, beziehungsweise einer Struktur herausgearbeitet haben wollte, dass eigentlich nichts jetzt primär was mit dem Faschismus zu tun hat. Und im Grunde genommen gerade auch in Gesellschaften, die nicht faschistisch sind, eben ausmachbar ist. Das ist ja, glaube ich, der große Erfolg von dieser Sache. Für mich war das ja sehr wichtig, dass diese Untersuchung ja eben nicht in Amerika, sondern dass diese Untersuchungen mittlerweile in Finnland, in Deutschland und in Israel gemacht worden sind und dass wir überall diese Ergebnisse gehabt. Das heißt, wenn es darum geht, dass es zum Beispiel einen Kadavergehorsam gegeben hat, beziehungsweise das, womit sich Eichmann herausgeredet hat, ich habe ja nur Befehle befolgt. Sie wissen ja, der Mann ist ja auch dann von dem Richter im Eichmann-Prozess gefragt worden. Aber was ist denn mit Zivilcourage? Und der Mann sagt, ohne einen Witz damit zu meinen, wenn wir den Befehl zu Zivilcourage bekommen hätten, dann hätten wir das auch befolgt. Also in dem Moment, wo diese Tendenz angelegt ist, in dem, was ich dann operativ umsetzen kann in einer industriell verrichteten Ausrottung von Menschen, darf man sehr wohl diese Frage, natürlich nicht isoliert, aber eben als einen zentralen Faktor mit einbeziehen. Dass dieser zentrale Faktor etwas mit der Psychosoziologie zu tun haben könnte oder mit Ideologie, wie neuerdings benannt wird, oder dass man da gar nicht antisemitisch dafür sein muss und so weiter. Das sind alles Sachen, die dann extra eruiert werden. Aber diese Neigung, diese Tendenz zum Gehorsam an Stellen, wo das nicht mehr zu ertragen ist, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Angelegenheit, die uns auch heute in Israel umtreibt. Die große Frage, die sich heute stellt, ohne jetzt irgendwelche Vergleiche zu machen, aber von der psychologischen Tendenz her, welche Befehle sollte man verweigern als Militärmenschen? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Untersuchung gewesen, die übrigens wirklich etwas mit dem Faschismus zu tun hatten. Denn als die erste Untersuchung von Fromm gemacht worden, noch als der Faschismus schon gibt, aber noch nicht der Nationalsozialismus, da sind diese Untersuchungen noch durchaus in dem Sinne gewesen, dass man sagt, je mehr die Leute autoritär sind, desto mehr haben sie den Hang auch zum Gehorsam. Ich würde sagen, dass da an dieser Stelle etwas ist, das ich noch immer sagen würde, sogar im Alltag. Wo geben Leute ein relativ autonomes Selbstverständnis auf? Wo geben sie sich eine Sache hin in einer Art und Weise, wo sie ihre Individualität vollkommen aufgeben? Sogar in Popkonzerten, wenn sie es so haben wollen. Ja? Das heißt, wo wird sozusagen der Pop-Idol zum Idol im Wortsinne? An dieser Stelle würde ich schon irgendwie das Autoritäre ausmachbar wollen. Das Pop-Idol noch lange nicht Auschwitz bedeutet, ich meine, das dürfte ja mehr oder weniger klar sein. Die Nomenklatur von F-Skala mag problematisch sein. Das Phänomen, das untersucht wird, ist für meine Begriffe ein wichtiges Moment, das noch bis heute für meine Begriffe seine Gültigkeit hat. Jetzt erinnere ich trotzdem, was die erste Frage war, nämlich der Individualisierung der Leute, die... Schauen Sie, weil wir uns ja nie in die Rolle des Geschundenen reindenken können, also weder empathisch, noch mitfühlend, noch und so weiter. Ich meine, das bezweifle ich kategorisch. Ist jede Individualisierung der Masse immer auch ein Stück Objektivierung? Das heißt, es kann nur als Objekt betrachtet werden, was da sozusagen jetzt aus seiner Subjektivität herausbegriffen werden soll. Die Benennung von den Kindern, übrigens, es gibt ein Projekt in Yad Vashem, an jedem Mensch hat einen Namen, an jedem Mensch hat einen Namen. Und man meint jetzt, indem man dieses Lippenbekenntnis, im Wortsinne Lippenbekenntnis, das heißt, man hat jetzt den Namen ausgesprochen, dass man damit die Menschen individualisiert hat. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn in dem Moment, wie übrigens auch am gefallenen Gedenktag, laufen den ganzen Tag über im Fernsehen die Namen der Gefallenen und eine nach dem anderen. Und in dem Moment, wo sie so abgespult werden, lassen Sie mich mal so sagen, ist schon wieder die Zurichtung aufs Massenhafte schon gegeben. Das heißt, wenn Sie 6 Millionen Namen nennen, Herr Böhme, selbst Sie werden müde. Das heißt also, in dem Moment ist das Individuelle als individuelle Erfahrung nicht mehr zu haben. Nein, ich glaube, das Problem liegt darin, dass es gar nicht so sehr um die Leiterfahrung des Einzelnen gehen kann, wenn Sie das Einzigartige des Phänomens. Es geht darum, nicht, dass die Leute im Rahmen eines massenhaften Apparatur umgekommen sind, sondern dass überhaupt eine massenhafte Apparatur in die Welt gekommen ist. Das heißt, man hat angefangen, Technologie, Bürokratie, Administration, Industrie einzusetzen, um massenhaft Menschen zu ermorden. Dieses Phänomen gilt es zu begreifen, und nicht von ungefähr redet man bis zum heutigen Tag in Israel von den 6 Millionen. Das hat Ideologiecharakter natürlich, dieser Spruch. Aber wie soll man denn sonst von diesen Leuten reden? Sie haben es immer mit dem Problem des Massenhaften zu tun, wenn es um eine Masse geht. Jetzt die große Frage ist, ob dieses Problem der Masse ein neues Problem ist. Ich glaube, es ist ein neues Problem, genau in der Dialektik, die ich versucht habe, am Anfang meiner Ausführungen heute zu reden. Als ich sagte, das Zeitalter, das den Anspruch erhebt, das Individuelle sozusagen zum höchsten der Ziele nicht nur politisch voranzutreiben, sondern auch als Ideal darzustellen, ist ja auch das Zeitalter, in dem es, so nennt es der David Riesman, the lonely crowd gibt, die einsame Masse. Und ich glaube, filmisch ist es sehr schön dargestellt, sowohl von Fritz Lang als auch von Chaplin. Metropolis fängt ja an mit den Schichten, die reingehen und rausgehen. Und bei Chaplin, der ist noch erbarmungsloser, diese rennenden Menschen in Modern Times, die werden mit einmal zu Schafen. Das heißt also, mit einmal wird das zu einem Massenphänomen. Ich glaube nicht, dass wir darum rumkommen, von der Masse zu reden, gerade in einem Zeitalter, das die Masse entmassen wollte, also das heißt individualisieren wollte. Denn wir kommen nicht darum, unsere Auffassungs- und Warnungsvermögen ist zu sehr beschränkt. Wir müssen verallgemeinern. Wir kommen um das Verallgemeinern nicht herum. Nun müssen wir das auch immer wieder reflektieren. Also da sehe ich das Problem von Adorno nicht an dieser Stelle. Es gibt viele andere Probleme bei Adorno. Das ist nicht das zentrale Problem. Wenn Lang zuerst und dann, oder Sie einigen sich so. Ja. Wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, Herr Zuckermann. Bis morgen früh. Ja. Von mir aus, also ich würde vorschlagen, weil es doch noch eine Wortmeldung jetzt gibt, dass wir auch von unserer Zeit Gebrauch machen. 16.30 Uhr würde der nächste Vortrag losgehen. Viertelstunde Pause, glaube ich, reicht, nicht? Dann könnten wir bis 16.15 Uhr jetzt noch hier verweilen. Für den, wen das zu lang ist, hat ja jederzeit so ohnehin die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Aber wir könnten bis 16.15 Uhr dann die Diskussion noch anhalten. wenn Sie einverstanden sind. Ich bin okay. Wolfgang Mahr, gäbe es Auschwitz ohne Kapitalismus? Und wenn das so wäre, wäre dann die Nichtwiederholung von Auschwitz mit der Aufhebung des Kapitalismus zusammenzubringen? Es gibt ja bei Horkheimer den Spruch, man rede nicht über den Faschismus, bevor man nicht über den Kapitalismus geredet hat. 1939, also vor Auschwitz, getroffen. Und das sage ich jetzt, was ich jetzt im Folgenden sage, als Marxist. Ich glaube, dass der Marxismus bzw. die Kapitalismuskritik eine ganze Menge beitragen kann, um den Faschismus, vielleicht sogar den Totalitarismus zu erklären. Ich glaube nicht, dass die Kapitalismuskritik fähig ist, Auschwitz zu erklären. Damit will ich nicht gesagt haben, dass es nicht an der Zeit wäre, dass der Kapitalismus aus der Welt geschaffen wird. Ich will damit lediglich damit gesagt haben, dass die Kategorien, mit denen ich die Auswirkungen des Kapitalismus auf Faschismus und auf die autoritären Staaten erklären kann, nicht hinreichen, um das, was in Auschwitz sich zugetragen hat, zu erklären. Also für mich ist das keine kausale Verschwisterung. Franz Neumann und ich glaube auch der frühe Horkheimer weist uns darauf hin über Faschismus und Kapitalismus, und das würde ich sagen. Also der Faschismus ist auch noch nicht schon unbedingt Auschwitz. Da musste noch etwas Genuines im Nationalsozialismus entstehen, und ich glaube, da an der Stelle streckt, glaube ich, der Marxismus die Waffen. Also das ist Moishe Poston, der vielleicht das Wichtigste dazu geschrieben hat, das reicht nicht hin. Aber das würde jetzt wirklich ein extra Seminar erfordern, um das jetzt genau zu elaborieren. Ich verstehe Ihre Frage, die treibt mich auch schon seit vielen, vielen Jahren um, und das ist meine Antwort. Vorläufig habe ich in der Kapitalismuskritik noch nicht etwas gefunden, das mir genuin wesenhaft etwas an Auschwitz erklären kann. Herr Blank. Ich möchte zu zwei Punkten, die Sie genannt haben, doch kurz eine Bemerkung machen. Sie betonten, dass natürlich eine der merkwürdigsten oder besonderen Entscheidungsformen dieser ganzen Ereignisse das Massenhafte ist. Aber jede Masse beginnt irgendwo mal mit einem Rinnsal. Die Erfahrung, wo das dann vor Ort beginnt, scheint eine ganz wichtige zu sein. Als Beispiel, in einem Dorf hier in der Nähe im Umfeld Frankfurts beginnt sich eine Schulklasse auf die Suche zu machen nach den Spuren der Juden ihres Heimatortes. Das führt zu ganz merkwürdigen Erfahrungen der Normalität. Nämlich erstens, man erfährt, wie Oma zu ihrem kleinen Häuschen kam. Und der Heimatforscher, der dann als besonders auskunftsfähig ausgewiesen wurde, die Lehrerin war nicht vom Ort und kannte die Ortsgeschichte und die Verflechtungen sehr wenig, erwies sich dann schließlich und endlich als der Mann, der einen Teil der Juden dieses Ortes am nächsten Eisenbahnknotenpunkt abgeliefert hatte und es den Schülern gegenüber in einem irgendwo in seiner Normalität erschreckenden Interview dahingehend kennzeichnete, da hätten sie aber noch gelebt. Also von daher ist die Sache mit der Masse auch wieder ein Stück der Distanzierung vor der unmittelbaren Erfahrung. Und zweitens habe ich persönlich Angst davor, wenn dieses Land normal wird. Ich glaube, in beidem kann ich Ihnen nur beiflechten. Ich glaube in der Tat, dass der Begriff der Masse oder der Verallgemeinerung also generell ein Stück Distanzierung darstellt, vielleicht sogar notwendige Distanzierung. Denn die Individualerfahrung, ich komme nochmal auf meinen jungen Unteroffizier aus den Ende der 70er Jahre, der meinte, über die Familie Weiß per Fernsehen jetzt irgendwie den Holocaust begriffen zu haben, und meine heutige nachmalige Antwort ist, nein. Er hat eine Individualerfahrung wohl gemacht, der hat ihn auch emotionalisiert, aber es gibt etwas an dem Gesamt, Ereignis Holocaust, das über diese Rinnsal nicht erfahrbar ist. Darauf insistiere ich. Es gibt ja die Moldau von Smetana, die ja mit zwei Flöten anfängt, als Rinnsal und so weiter, bis dann der große Strom kommt. Und an der Stelle, wo der Strom dann ins Meer reingeht, hat eigentlich schon das Rinnsal da am Anfang ausgespielt. Dass man im Nachhinein sagen kann, hier und hier und hier ist es festmachbar, ist, ich glaube nicht, dass historische Prozesse so festmachbar sind. Ich sage das jetzt als einer, der sich viele Jahre mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt hat. Wo beginnt die? Wo endet sie? Ist sie überhaupt beendet? Da würde ich also darauf insistieren, doch es gibt einen Moment der Verallgemeinung als eine Distanzierung, die vielleicht sogar notwendig ist, weil wir anders damit nicht umgehen können. Also ich setze jetzt nur fort, was ich gerade Herrn Böhmer auch gesagt habe. Das Zweite war, sagen Sie es nochmal kurz. Normalität. Ja, da kann ich nur Bravo rufen. Genauso würde ich das von meinem eigenen Land sagen. In dem Moment, wo es normal wird, haben wir ausgespielt. Es kann 60 Jahre später noch nichts normal sein. Und dieses Bewusstsein des Anormalen kann man sich in emanzipative Absicht erhalten. Und ich glaube, das sollte man auch. Da unterscheide ich mich auch von Herrn Walser, der nun so stolz ist darauf, dass wir jetzt endlich, Sie jetzt endlich so normal geworden sind. Aber ich sagte schon, jeder, der sagt, ich bin normal, der weiß schon darin, dass da irgendetwas nicht stimmt. Normaler Mensch sagt ja nicht, dass er normal ist. Ich würde gerne noch auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Ja. Und inzwischen hat sich eine andere dazu. Ich dachte, dass wir jetzt schönes Schlusswort hatten gerade, aber ja. Also ja, aber. Aber nein. Ich wollte auf keinen Fall, also die Frage jetzt kommt jetzt noch, ja. Ich will mich gar nicht aufdrängen, um Gottes Willen. Nein. Ja. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, also im engeren Sinne zu Adornos Denken, der vorhin schon mal thematisch war, an der Stelle, als dieses berühmte Diktum verhandelt wurde, also dass man nach Auschwitz es eine Barbarei sei, ein Gedicht zu schreiben. Und die Rücknahme dieser Äußerung. Ich glaube, dass da ein spezifisches Problem in der Berührung sozusagen, weil das ja auch am Anfang Ihrer Ausführung thematisch war, das Verhältnis gewissermaßen von Allgemeinem und Besonderem in diesen Vorgängen oder Universalität, Historizität weitergegriffen. Er hat in der Musiksoziologie ja etwas Ähnliches gesagt, ohne einen Bezug zu Auschwitz und den historischen Besonderheiten dabei vorzunehmen. Er hat in der Musiksoziologie ja sich mehrfach geäußert, dass man sich vielleicht vorstellen müsse, dass unter dem Gesichtspunkt der Frage Ende oder Zukunft autonomer Kunst irgendwann Musik komponiert werden müsse, unter Umständen, die man gar nicht mehr hören könne. Ja, genau. Das ist ja sozusagen die Radikalität, die daraus resultiert, wenn man sich daran bindet, wie er das in der Musiksoziologie getan hat, dass es sozusagen autonome Kunst in ihrer Bindung daran, je Neues produzieren zu müssen, eben auch technisch Neues. Und das ist ja in zunehmendem Maße auch, wie die Komposition oder die Geschichte der Musik nach Adornos Tod gezeigt hat, wo es ja Entwicklungen jetzt gegeben hat, die er gar nicht vorausgesehen hat, sehr schwierig geworden. Also, liegt da nicht das Problem, dass Adorno ja den Gedanken des Nicht-Identischen, dass ich gewissermaßen, um dieses Wort gebrauchen zu dürfen, authentisch, gültig in autonomen Kunstwerken ausdrücken kann, ja immer Also nicht eben nur, wie das die Soziologen häufig sehen, nur in der Negativität des Katastrophischen gesehen hat, sondern das Nicht-Identische repräsentiert ja genauso auch das Glück und die Unmittelbarkeit sozusagen der Glücksverheißung, so wie es etwa in dem Baudelaire'schen Gedicht Une Passante zum Ausdruck kommt, das ihn ja auch sehr interessiert hat. Also, und mir kommt es immer so vor, als ob diese beiden Aspekte des Nicht-Identischen gewissermaßen bei Adorno zweigeteilt sind. In den soziologischen Schriften kommt es eigentlich eher primär unter dem Gesichtspunkt des Katastrophischen vor und in den ästhetischen Schriften unter dem anderen Gesichtspunkt viel stärker. Und die Frage, also ob Musik dann noch hörbar sein darf, ist eher von der Frage bestimmt, kann es sozusagen noch authentische Glücksverheißung geben? Und das kontaminiert dann sozusagen sich mit der Frage, was bedeutet es, autonome Kunst nach Auschwitz noch in Anspruch zu nehmen mit dieser sozusagen mit dieser Authentizitätszurechnung. Und ist da nicht eigentlich das Changieren, dass er es wieder zurückzieht, hängt das nicht möglicherweise mit diesem Problem zusammen? Es ist ja reflektiert. Die Frage, die sich stellt, was wäre die regulative Idee, wo man beides miteinander verbinden könnte? Und meine Idee wäre die, wenn wir zu einer Gesellschaft gelangen könnten, wo jedes Individuum authentisch, das heißt also anders als das andere Individuum sein kann, ohne dabei aber Angst haben zu müssen um sein Anderssein, wäre das ja die befreite Gesellschaft. Eine solche Gesellschaft, würde ich jetzt mal postulieren, könnte nur da sein, wo Kunst nicht mehr Kunst ist, also entfernt ist von der Gesellschaft, sondern sozusagen wo das ästhetische Dasein in seiner Authentizität sich dann sozusagen individuell erhält, das wo die Unterscheidung zwischen Kunst und Gesellschaft nicht mehr vorhanden ist. Das wird nicht nächste Woche passieren. Und sozusagen die Utopie, worin die Individuierung ästhetisch geworden ist. Bitte? Worin die Individuierung sozusagen von jedermann ästhetisch geworden wäre. Ja. Herr Zuckermann, dass Sie uns so lange. Dankeschön.